und speziell in den letzten 3 Jahren mit der Situation in Griechenland. Auch als Gruppe, als Antifa-AK Köln, versuchen wir vor Ort in Griechenland den Austausch zu suchen. Zum Beispiel bei unserer letzten Reise, jetzt im September, organisierten wir unter anderem mit Gruppen vor Ort 2 Veranstaltungen zu Antifaschismus und Antinationalismus und eine auch im Namen des uns ganzen Bündnisses zu Sozialchauvinismus. Ich werde ein bisschen weiter ausholen, um ein bisschen auf die Situation in Griechenland zu kommen. Die junge Vergangenheit Griechenlands spielt eine große Rolle für ihre Position innerhalb des Systems der EU und des Weltmarkts. Mit dem Ende der Militärdiktatur 1974 erscheint Griechenland auf dem Spielfeld des neuen Europas als ein reorganisierter Staat, kontrolliert durch eine Zwei-Parteien-Demokratie. Der Weg für die strategische Integration Griechenlands in die EU hatte sich weit geöffnet. Die staatliche Verwaltung hat das Zwei-Parteien-System etabliert und die industrielle Klasse bestärkt, indem sie ihr einführende europäische Kapitalien im Rahmen des EU-Beitritts lieferte. Das natürlich mit der Voraussetzung, dass der Staat die Betreuung des Zusammenhangs Arbeitnehmer-Arbeitgeber sichert und dass die Bevölkerung von der modernen europäischen Perspektive überzeugt wird. Parallel fängt auch in dieser Zeit die Basis der aktuellen Krise, die rasante Entwicklung der Staatsverschuldung, die in der konservativen Regierung von Kalamanlis 2004 bis 2009 ihre größte Spitze erreichte. Der aktuelle Balkon Griechenlands ist somit, was den Staat selbst angeht, die Quittung, dass er der EU samt Währungsunion beigetreten ist und den Herausforderungen der nationalen Wirtschaft im Rahmen des Weltmarkts nachgekommen ist. Wie jedes Mitglied der Währungsunion verbindet auch Griechenland den Beitritt in diesen privilegierten Vereinigungen mit großen Erwartungen im Zusammenhang mit dem Fortschritt der eigenen Nation. Der Staat spekulierte und spekuliert darauf, dass der Beitritt in den gemeinsamen Markt die eigene Wirtschaft ankurbeln wird und den Weg zu neuen Märkten öffnet. Er vertraute und vertraut darauf, starke Investoren anzuziehen. Die griechische Wirtschaft befindet sich kurz vor dem Einbruch der Krise 2008 in einem desaströsen Zustand. Und nicht nur wegen ihrer Schwäche, aber auch wegen der mangelnden Perspektiven. Die EU-Gelder und der versuchte Olympiaboom 2004 waren nur kleine Tropfen auf den heißen Stein. Der Verlierer der Märkte Griechenland präsentiert eine nicht existente eigene Industrie. Viele der einzigen Zugpferde Griechenlands, wie spezielle Produkte, wie man die kennt, Oliven oder die Reedereien, befinden sich im starken Rückgang. Die Supermärkte in Griechenland, zum großen Teil französische und deutsche Ketten, füllen sich nicht mit europäischen Produkten. Der staatliche Sektor befand sich nach jahrzehntelanger Aufblähung von Regierung zu Regierung vor dem Kollaps und befindet sich als erster im Fokus der neuen Maßnahmen. Der landwirtschaftliche Sektor hat nach Jahren des Marktkampfes in der europäischen Konkurrenz um landwirtschaftliche Produkte verloren. Er überlebte und überlebt nur noch durch EU-Gelder und letztens auch staatliche Subventionen. Das nur als paar Fakten, um Griechenlands Vorsituation zu verstehen. Die Umstände, in denen Griechenland gespart werden soll und in welcher Situation die griechische Wirtschaft und Gesellschaft sich befindet, zeigt vielleicht die möglichen desaströsen Folgen heraus, aber auch gleichzeitig den Ort und Zeitpunkt der Entwicklung und Entstehung möglicher neuer Kämpfe. Ich mache weiter mit einem kleinen Rückblick von Aufständen, Generalstreiks und anderen Kämpfen. Wer erinnert sich nicht? Dezember 2008 in Griechenland. Aufstand. Am 6. Dezember 2008 tötete ein Polizist einen Jugendlichen namens Alexandros Grigoropoulos im Stadtteil Exarchia. Wie ein Flächenbrand breiten sich gewaltige Proteste im ganzen Land aus. In der ersten Phase der Protestwelle verstand sich die Jugend, also primär Schülerinnen und Studentinnen, den Angriff auf einen als einen Angriff auf alle. Der durch scharfe Einschneidungen im sozialen Bereich oder maroden Bildungssystemen oder strengen Asylgesetz am Rande gedrängte Teil der Gesellschaft ergriff plötzlich die Offensive und legte eine bis dahin noch nie erlebte Gewaltexplosion und damit die Karten auf den Tisch und schränkte damit einen ganzen Staat ein. International erreichte, wie wir wissen, die Solidarität auch eine neue Dimension. Zahlreiche Demonstrationen, direkte Aktionen und weitere Solidaritätsbekundungen fanden in allen Ecken der Welt statt und steigerten die Angst der Medien und Herrschenden vor einer Internationale der Steinwerfer, wie Spiegel damals einen Artikel betitelte. Wer hat schon vergessen, das Krisenjahr 2010, Krisenlabor Griechenland, Krisennationalismus, die Pleite Griechen protestieren schon wieder. Unverschämtheit, diese faulen Griechen. Wie viele Generalstreiks nochmal? Verkauft doch eure Inseln, ihr Pleite Griechen. Der Gipfel dessen, der 5. Mai 2010, ein entscheidender Tag für alle Konfliktseiten. Am 5. Mai versammelten sich zehntausende Menschen in ganz Griechenland, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Manche Gruppen sprechen in Athen von der größten Demonstration von Arbeitern seit dem Ende der Diktatur. Der Generalstreik breitete sich auf allen Sektoren aus und eine bunte und wütende Mischung an Leuten versammelte sich, um Richtung Parlament zu ziehen, wo an dem Tag über das Sparmaßnahmenpaket abgestimmt werden sollte. Am Parlament angekommen, versuchten tausende Demonstrantinnen in verschiedenen Angriffswellen das Gebäude zu stürmen und führten stundenlange Straßenschlachten gegen die Polizei im Zentrum Athens. Bis zu dem Punkt, wie wir alle wissen, wo die Nachricht der Erstickung dreier Menschen in einer durch Molotow-Cocktails angegriffene Bank die kämpfende Menge erreichte. Bis dahin war eine unkontrollierbare Situation ausgebrochen. Krise 2011. Die sogenannten Krisenmaßnahmen haben dieses Jahr ein neues Niveau erreicht. Wo 2010 die Löhne gekürzt wurden, Steuern erhöht wurden und das Versicherungssystem durchmischt wurde, erwartet die Menschen in Griechenland neue Runden des Maßnahmenwahnsinns. So sollen die Privatisierung vorangetrieben werden, von Bahngesellschaft OSE bis zur Telefongesellschaft OTE. Überall sollen private und vor allem ausländische Investoren mit weiter einsteigen. Wie wir in Deutschland wissen, ist die Deutsche Telekom auch groß dabei, die Telefongesellschaft OTE mit zu übernehmen. Der IWF hat angekündigt, die nächsten Raten verbunden mit der Forderung nach weiteren Maßnahmen auszuzahlen. Gerade in den letzten Tagen, wer die Medien mitverfolgt, wächst der Druck nochmal, sich mit dem Sparen anzustrengen. Dabei einige weitere Leckerbissen, wie zum Beispiel weitere Entlassungen im staatlichen Sektor, neue Regeln für das Einstellungsverhältnis und Privatisierung bis 2015 im Wert von 50 Milliarden Euro. Die Kontrolle und Beobachtung einzelner wichtiger Ministerien durch die Troika, also durch IWF, EU und EZB, soll ausgeweitet werden. Reaktionen gegen die Maßnahmen müssen aber vom Staat eingeplant werden. Kämpfe der Lohnabhängigen finden weiterhin auf täglichem Niveau statt. Obwohl die Bremse der sozialdemokratisch kontrollierten Gewerkschaften perfekt funktioniert, um größere Sektorenstreiks oder effizientere Generalstreiks zu verhindern, finden sich einige Lohnabhängige abseits der Gewerkschaftskontrolle zusammen. Der vorvorletzte Generalstreik fand am 11. Mai statt. Es waren wieder deutlich weniger als am 5. Mai letzten Jahres auf der Straße. Einer der Demoblöcke wurde nach Auseinandersetzung mit der Polizei im Bereich zwischen Parlament und Universität von der Staatsmacht hart wie noch nie angegriffen. Von allen Seiten fielen Tränengas und Blendgranaten auf Kopfhöhe. Die Polizei griff mit umgedrehten Knüppeln und Hassrufen die Demonstrantinnen an. Viele landeten am Boden, bekamen Kopfschläge. Auf einen Demonstranten wurde sogar mit einem Feuerlöscher mehrmals auf den Kopf geschlagen. Traurige Abrechnung dieses Tages waren etwa 90 verletzte Demonstrantinnen, unter denen 30 Kopfverletzungen und 3 in der Intensivstation. Die letzten Generalstreiks vom 15. Juni und am 28. und 29. Juni machten wieder Hoffnung auf eine größere Bewegung gegen die Krise. Stundenlange Straßenschlachten, versuchtes Erstürmen des Parlaments und eine sehr inhomogene wütende Masse auf dem Syntagmaplatz. Weiterhin gilt, wie wir es auch im Heft Krisenlabor Griechenland schreiben, jede Partei, Organisation und Gruppe interpretiert die Ereignisse für sich selbst und verteidigt ihre Analysen in Texten, in Versammlungen und auf der Straße. Einige Wege der Selbstorganisation der Lohnabhängigen, wie wilde Streiks, Besetzungen und autonome Versammlungen, wurden in den letzten 2 Jahren von manchen Gruppen, unabhängigen Formierungen von Arbeiterinnen oder anarchistisch geprägten Interventionen, aufgezeigt. In den letzten Monaten machte eine andere Art der Bewegung auf sich aufmerksam. Eine Bewegung der Empörten entstand mit Vorbild die Bewegung in Spanien, auch in verschiedenen Städten Griechenlands. Mobilisiert durch noch soziale Netzwerke trafen sich tausende Menschen auf den zentralen Plätzen des Landes, um ihrer Wut gegen Regierung, Parteien, IWF und EU friedlich Ausdruck zu verleihen. Allein auf dem Syntagmaplatz in Athen versammelt sich an einigen Tagen bis zu 500.000 Empörte. Der Protest sieht anders aus als am besagten 5. Mai 2010. Tausende Menschen, viele aus der Mittelschicht, die versuchen, friedlich mehr Demokratie und Rechte zu fordern. Einige von ihnen tragen Griechenlandfahnen. Andere setzen sich aber auf der Versammlung dafür ein, dass Patrioten kein Podium finden. Ein problematischer Spagat. Dazu wird gleich auch Terminal was erzählen. Die anarchistische Szene steht diesen Ereignissen auf dem Syntagmaplatz gespalten gegenüber. Einige kritisieren es als eventartige Aktion der Mittelschicht, die auch endlich mal gemerkt hat, dass ihr Lohn abgeschnitten wird, aber patriotisch für ihre Rechte kämpft. Andere aber, eher sogenannte Bewegungslinke oder Bewegungsanarchos, versuchen in den Versammlungen Konzepte der direkten Demokratie zu realisieren. Der Blick nach unten. Krisennationalismus, Rassismus und Pogrome. Beunruhigende Zeiten sind ausgebrochen. Teile der Bevölkerung Griechenlands wenden den Blick von den Parteien, Regierung, EU und IWF ab. Ein Blick nach unten hat sich verselbstständigt. Das Übel der Misere sehen viele in Migranten und den sozialen Kannibalismus, der nach ihrer Ansicht besonders in den Straßen Athens tobt. Parallel versuchen Staat und Medien, diesen Blick mit Berichten über die Misere eine Legitimationsbasis zu bieten. Der Effekt ist klar. Patriotisches Handeln im Sinne der nationalen Einheit, rassistische Hetze und fast tägliche Pogrome gegen Migrantinnen. Parallel natürlich Krisennationalismus, nicht nur im rechten Lager und konservativen Lager, sondern auch aus linken Ecken. Der Mai 2011 zeigt, wie sowas aussehen kann. Am Tag vor dem Generalstreik des 11. Mai wurde in der Nacht ein 44-jähriger Grieche im Zentrum Athens wegen einer Kamera auf der Straße erstochen. Er wollte gerade seine schwangere Frau ins Krankenhaus bringen. Bis zum 16. Mai herrschte in der Region ein Ausnahmezustand. Die Rechten tourten rum und veranstalteten Pogrome. Anarchistinnen konnten nichts weiter machen, als ihre Häuser zu beschützen. Große Teile der Szene waren durch den Generalstreik und der darauf folgenden Antirepressionsdemo abgelenkt. Oder sehen das Handeln von manchen Bürgern lediglich als Nebenwiderspruch des sozialen Krieges, der tobt. Mehrere Migrantinnen landeten im Krankenhaus. Ein Mensch aus Bangladesch starb, als ein zweibesetztes Motorrad vorbeifuhr und mit 10 Messerstichen angriff. Diese Tage im Mai sind nur ein trauriges Beispiel der neueren Entwicklung. Rassistische Angriffe haben in allen Ecken Griechenlands in den letzten 2 Jahren zugenommen. In der Hafenstadt Idomeni hat die Polizei die Flüchtlingssiedlung geräumt, zerstört und alle dort Anwesenden verhaftet. Thema ist weiterhin auch die Grenze zur Türkei im Norden Griechenlands, wo ein Mauerprojekt à la Mexiko-USA geplant ist. Die Pogrome gegen Migrantinnen halten besonders im Zentrum Athens und den umliegenden Ortschaften weiterhin an. Am Platz von Agios Paralemonas herrscht die national befreite Zone. Erst vor ein paar Tagen gab es wieder Messerattacken auf Afghanerinnen. Dazu wird auch Achilles aus Temne wieder ein paar Sachen erzählen. Krisennationalismus gibt es aber auch in anderen Ecken, zum Beispiel in der griechischen Linken, im Rahmen der Krisenproteste. Das bunte Spektrum der Linken in den Protesten ist den Protesten gefolgt und hat sie natürlich auch maßgeblich beeinflusst. Die Gemeinsamkeit dieser linken Parteien und Bündnisse, eine fehlende kritische Position zur Staatsverschuldungskrise im Zusammenhang mit den kapitalistischen Verhältnissen. Keine Antwort auf Schlüsselfragen. Der Krisenprotest erscheint in den Grenzen des Staats und der Nation als Volksprotest. Die KUKUE, die Kommunistische Partei Griechenlands, vertritt weiterhin einen veralteten Antiimperialismus und in dessen Rahmen eine nationale Position. Sie sieht ihre EU-Feindlichkeit bestätigt durch die Krise. Sie stellt nationale Interessen im Vordergrund und sagt, dass PASOK und ihre Handlanger als Verräter gelten des griechischen Volkes. Ihr Ziel? Ein abgeschotteter Staat, unabhängig von imperialistischen Dynamiken. Dabei agieren sie auch praktisch staatstreu, mit ihrer eigenen Massengewerkschaft BAME und Kollaboration mit der Polizei. Außer dem Parlament vertreten eine andere Partei, ähnlich wie die Linkspartei, die Partei Syriza. Auf gut sozialdemokratischer Manier versucht sie, Wahlstimmen abzufangen, besonders bei jungen Leuten. Sie präsentiert ständig reformistische Alternativpläne. Sie steht dafür, demokratisch miteinander zu streiten, statt die Gewaltspirale weiter zu treiben. Die Verursacher sollen ihre Krise zahlen. PASOK und Nea Demokratia, also die Sozialdemokraten und die Konservativen, die für die neoliberale Politik zuständig sind. Das Ziel der Partei, soziale Transformation und Fortschritt Griechenlands innerhalb Europas. Die Beschreibung des Bösen, das unsere heimische Wirtschaft bedroht, tritt in verschiedenen Konstellationen auf. Mal wird die Regierung gegen die IWF und einzelne EU-Staaten ausgespielt. Und mal sind es unbekannte Spekulantinnen zusammen mit Konservativen, die gegen die griechische Wirtschaft wetten. Griechische Wirtschaft als Opfer. Somit treten auch andere linke Gruppierungen neben der KKE mit den Slogans raus aus der EU und der IWF sind die wahren Diebe den Protesten bei und ergänzen eigentlich der anfänglichen Rhetorik der griechischen Regierung. Reale Forderungen sollen den Protestierenden davon überzeugen, wie es richtig geht. Die Spitze dessen sind die Forderungen nach einer Reichensteuer, öffentliche Verfolgung von Steuersündern und Rufe nach Verstaatlichung der Banken und gescheiterten Firmen. Die Folge von einer so abstrusen Vorstellung der Regulation der griechischen Wirtschaft ist die Bestärkung des bürgerlichen Nationalismus, der von Papandreou, also dem Ministerpräsidenten, in Form von Arbeit fürs Vaterland in diesen schwierigen Zeiten propagiert wird. Die Bewegung erscheint dann als Volksprotest gegen Spekulantinnen und der Bedrohung von EU und IWF und ergänzt somit den Ruf nach dem Schutz der eigenen Wirtschaft. Anarchistinnen und Antiautoritäre grenzen sich zwar von den staatsfreien Positionen ab, schaffen es aber nicht, ihre Kritik zu vereinen und dabei staatssprengende gesellschaftliche Alternativvorstellungen der protestierenden Menschen nahezubringen. Feste praktische Ansätze zu Alternativen im System werden nur punktuell in Projekten wie Besetzungsversammlungen oder Stadtteilpolitik vermittelt. Es fehlt somit ein konkretes Programm, was eine mögliche Revolte bezwecken soll. Antwort auf Schlüsselfragen bleibt auch hier der Fantasie überlassen. Unter dem Motto wilde Streiks, und zwar dauerhaft oder alle auf die Straßen, wird bei den größeren Generalstreikdemonstrationen von mehreren anarchistischen Gruppen dazu aufgerufen, gemeinsam in einen Block gegen die Propaganda der Medien, Parteien und Arbeitsväter, also Gewerkschaftsbosse, zu protestieren. Eine tiefere Analyse der Staatsverschuldungskrise und ihrer Ursprünge wird nur von theoriefreudigen Gruppen angeboten und schafft nicht den Sprung in Aufrufen zu Demos oder Medien. Auch eine Kritik des bürgerlichen Nationalismus auf der Höhe der Zeit bleibt dabei auf der Strecke liegen. Die vielversprechenden Stichwörter werden nicht mit Inhalt gefüllt und den Rest der Protestierenden zugänglich gemacht. Mit der mangelnden Kritikfähigkeit bleibt die Antwort nach der revolutionären Perspektive unklar. Ein gewisser Nihilismus spielt weiterhin eine wichtige Rolle und ist ein Diskussionsansatz in der antiautoritären Szene. Viele aber fragen sich auch, es wurde schon alles kaputt gemacht, was kaputt gemacht werden kann. Was jetzt? Auf der anderen Seite, der Staat und seine Maßnahmen. Der hat auch ein neues Niveau erreicht. Zwischen Krisennationalismus und Repression. Seit dem Anfang ihrer Regierungszeit betreibt die PASOK offensive Medienarbeit. Durch den Wahlsieg und den damit zusammenhängenden Regierungsauftrag an Yoros Papandreou gestärkt, hat sie kontinuierlich mit der Ex-Regierung von den Konservativen abgerechnet. Diese angenehme Lage, immer der letzten Regierung die Schuld zuzuweisen, nutzt Papandreou auch während der aktuellen finanziellen Situation Griechenlands aus. Somit finden seine Aufrufe nach nationaler Einheit in diesen schwierigen Zeiten in der Gesellschaft Zuspruch. Arbeit und Gerechtigkeit als Patentrezept gegen Steuerhinterzieher, Spekulanten und Verrätern spaltet geschickt die Gesellschaft. Parallel zum gewünschten Medieneffekt verfolgt der Staat auch den weiteren Ausbau seiner innenpolitischen Repressionsmaschinerie in Form der praktischen Aufstandsbekämpfung. An dem Punkt wird und wurde in Griechenland nie gespart. Für die Bekämpfung der oft ausgerufenen Straßenproteste wurden neue Einheiten kreiert, wie die Motorradeinheit Delta, eine ähnliche Motorradeinheit, wie man sie aus dem Iran kennt, die losprügelnd auf Demonstrationen stürzt. Was sagt der Staat zur aktuellen Situation des sozialen Kannibalismus im Zentrum? Premier Papandreou erkannte in seiner Rede die problematische Situation in der Innenstadt. Migrantische Banden, Drogenhandel, illegale Prostitution, Anarchistinnen und rechte Gruppierungen treiben dunkle Sachen. Ein klarer Fall. Das Zentrum muss sauber gemacht werden. Schon angekündigt und zum Teil eingesetzt, 1000 extra Polizistinnen auf Motorrädern, allein fürs Zentrum Athens. Und eine bessere Zusammenarbeit mit den sogenannten Bürgerkomitees, die auch gleich Erwähnung finden werden, und dem neuen Ordnungsamt. Die Antiterroreinheit des Staates wird auch weiter ausgebaut. Anknüpfend am Erfolg der Zerschlagung der Organisation 17. November Ende der 90er wird mit Hilfe von ausländischen Geheimdiensten die Verfolgung von Stadtguerillagruppen wie Revolutionärer Kampf oder die bekannten Feuerzellen verstärkt betrieben. Hausdurchsuchungen mit Verhaftungen und folgender Untersuchungshaft, konstruierte Terrorverdächtigungen und technologische Überwachung haben sich seit dem Aufstand im Dezember 2008 als Praktiken etabliert. Alles also keine guten Nachrichten. Was nun? Wir sind der Meinung, es ist ein Handeln gefordert, was mehr als nur Zusehen ist. Ich ende mit einem Art Appellchen, was für mich bzw. uns konkrete Solidarität heißt. Ein Thema, was wir auch auf dem Autonomen Kongress in Köln Ende Juni diskutiert haben. Betrachten wir mal die Form unseres Arbeitens, speziell in Form jeglicher Solidaritätsbekundung. Neben den ganzen solidarischen Akten auf lokaler Ebene lässt sich auch bei den sogenannten International Affairs und unserer Antwort darauf eine mangelnde Kontinuität feststellen. Aufstände in den französischen Banlieues und Metropolen, Krise in Griechenland, Wahlklau im Iran oder revolutionären Wellen im arabischen Raum. Klar, all diese Fälle wurden von uns mal mehr, mal weniger thematisch mitgetragen, laut gemacht, bearbeitet. So ist jedoch der Stil, das Durchhaltevermögen oder der kontinuierliche oder kritische Charakter höchst fragwürdig. Frankreich, Griechenland, Iran, Nordafrika. Diese Krisenherde sind noch nicht verlöscht. Der Aufstand in dieser Region ist laut bürgerlichen Medienapparat vielleicht vorbei. Doch wir registrieren doch alle, dass auf den Straßen und anderswohin wieder, in welcher Form auch immer, wieder der Funke aufflammt. Der Kampf dort geht weiter. Was spielen aber wir für eine Rolle? Wo sind unsere permanenten Arbeitskreise oder Gruppen zu Griechenland oder Frankreich? Wo sind unsere Arbeitskreise und Gruppen, die zu der eigenen und weltpolitischen Befindlichkeit sich auseinandersetzen? Wo sind unsere Arbeitskreise und Gruppen, die die Notwendigkeit des solidarischen Handelns über Aktionstage und den Medienrummel hinaus tragen wollen? Wo sind die Zusammenhänge, die den in Deutschland nur gespenstischen Spirit für den Aufstand importieren? Es gibt sie, allerdings in einer unterbelichteten Zahl. Es gibt welche, die nicht nur einen Tag im Kalender rot anstreichen und danach ein anderes Projekt eben auf sich zukommen lassen. Es gibt welche, die sich in ihrer Aktivität auf unabsehbare Zeit an der Thematik verschrieben haben und eine langwierige, wirklich kontinuierliche Solidarität praktizieren. Schauen wir auf aktuelle Kämpfe, Revolten, Revolutionen. Das Ende der Geschichte sieht anders aus. Hängen wir uns in die jeweiligen Hot Areas und analysieren wir, wie genau in puncto Strategie, Taktik, Inhalt, Mobilisierung, Organisierung etc. ein Trumpf gesetzt wurde oder eine Niederlage beschert wurde. Übertragen wir unsere Erkenntnisse auf unsere regionalen Verhältnisse und wenden sie an, nicht nur als ein befristetes Projekt. Jeder Aufstand birgt nach unserer Meinung viel Dynamik. Sie stellen die übermächtige Kontrolle des repressiven Staates auf Probe und decken ihn auf, zwingen ihn manchmal zu Weiterentwicklung und verschärften Maßnahmen. Diese stete Bewegung, die Prozesse rund um punktuelle Aufstandsfunken müssen von uns längerfristig ins Auge gefasst werden, um mit dem Gegenschlag gezielt anzusetzen, solidarisch, kontinuierlich. Die Frage, was heißt heute noch Solidarität, umfasst aber nicht das Kernproblem, wenn es um die Begriffshülse Solidarität geht. Uns geht es um eine Neuentdeckung der Solidarität. Wir wollen neue Möglichkeiten anstreben, den Kampf gegen jeden Staat, gegen jede Nation auf überregionalem Niveau in eine neue Bahn zu lenken. Grenzübergreifende Solidaritätsbekundungen, ob theoretisch oder praktisch, sind dabei genauso elementar wie lokale. Uns ist bewusst, dass wir am Anfang eines langen Prozesses stehen. Alles ist im Aufbau. Vor allem unsere Forderung, den Spagat zwischen kritischem, konkretem und kontinuierlichem Handeln zu meistern und damit kosmosolidarische und antinationale Alltagspraxis zu etablieren. Antinationalismus aber auch praktisch werden. Dies bedeutet, nicht nur hinfahren, sich an Riots zu beteiligen oder mit der ganzen Welt per Twitter Kontakt zu halten. Ansätze einer solchen Solidarität haben wir in den letzten Jahren ausprobiert. Sei es Aktionstage gegen das deutsche Kapital, das im Iran das Regime unterstützt, oder Aktionen in Solidarität mit den Kämpfenden in Griechenland. Dies sehen wir als einen Anfang, das System von innen und in seinem Zentrum zu bekämpfen, vor allem hier in Deutschland, dem Krisengewinner, dem momentanen Top-Euro-Player. Ich ende mit einem Zitat aus unserem 3. Oktober-Aufruf. Egal ob in Athen, Madrid oder London, antinationale Kritik fokussiert immer die Mühen ideologischer Widerspruchsbereinigung sowohl in der kapitalistischen Normalität als auch in dessen Krisenverwaltung. Ohne in naiven Bewegungsoptimismus zu verfallen, ergeben sich in den Kämpfen immer wieder Ansatzpunkte theoretischer und politischer Radikalisierung. Der Kampf um ein besseres Leben gelingt eben nur als soziale Revolution. Bis dahin greifen wir den ideellen Rückhalt für Staat und Kapital an und organisieren den Vaterlandsverrat. Die Einheitsfeierlichkeiten in der alten Bundeshauptstadt sind der ideale Anlass, um der Freude und Sorge um Deutschland mit der Idee des Kommunismus zu begegnen. So, das war's. Ich gebe das Wort weiter an unsere Genossen aus Tempel. Yassas. Και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ja, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Θα πω λίγα λόγια πιο πριν για την για τη συλλογικότητα, πριν περάσω την εισήγηση. Er wird ein paar Worte verlieren über die eigene Gruppe erstmal. Το όνομα της συλλογικότητας σημαίνει σταθμός 11 Σεπτέμβρη. Ja, der Name der Gruppe heißt Temmle 119, also Station des 11. September. Και επειδή είχαμε σκεφτεί ότι, τις εξελίξεις που θα έρθουν μετά την 11 Σεπτέμβρη, που θα επηρεάσουν τον κόσμο σε επίπεδο ιδεολογίας και βασικά επίπεδο αντισημιτισμού, το οποίο ήταν ένα από τα βασικά θέματα που θέλαμε να βάλουμε με τη συλλογικότητα στην Ελλάδα. Ja, der Gruppe, der Name entstand nicht zufällig, sondern erst mit dem 11. September und da mit dem Wunsch zusammenhing sich mit Sachen zur Auseinandersetzung mit Effekten nach dem 11. September, wie zum Beispiel Nationalismus oder Antisemitismus. Η ομάδα είναι σχεδόν μονοθεματική, ασχολείται δηλαδή με τα του σεξισμού, τα του εθνικισμού, τα του αντισημιτισμού και του ρατσισμού στην Ελλάδα και κυρίως στην Ελλάδα, με έμφαση στην Ελλάδα. Die Gruppe ist ziemlich monothematisch, wenn man das betrachtet. Also sie beschäftigt sich mit Sexismus, Nationalismus, Antisemitismus, Rassismus, aber vor allem in Griechenland. Και προερχόμαστε όλοι και όλες από τον αρχικό χώρο τα τελευταία 20, 15 και 10 χρόνια κτλ. Und alle Mitglieder der Gruppe kommen ja, aus der anarchischen Szene, Milieu der letzten 20 Jahre. Βγάζουμε ένα περιοδικό εκεί πέρα, κάνουμε εκδηλώσεις και συμμετέχουμε ή άλλες φορές όταν υπάρχει δυναμική συμμετέχουμε και στη διοργάνωση πορειών και διαδηλώσεων. Ja, allgemein organisieren Sie Veranstaltungen, Sie bringen ein eigenes Heft raus und je nachdem wie die Dynamik in der Gruppe stimmt, beteiligen Sie sich auch an Demonstrationen oder Aktionen. Αυτό θα λίγα. Das für den Anfang, für die Gruppe. Τώρα εδώ πέρα όταν προετοιμαζόμασταν για την εκδήλωση στη Φραγκφούρτη και στις άλλες πόλεις που προηγήθηκε, κληθήκαμε κάπως να καταθέσουμε την άποψή μας πάνω στην ελληνική πραγματικότητα για την κρίση και για τους αγώνες. Ja, als Sie eingeladen worden sind, hier in verschiedenen Städten Vorträge zu halten, wurden Sie gebeten, ein bisschen über die griechische Normalität, Realität zu berichten, also über die Krise, die Kämpfe und den Nationalismus, natürlich in Griechenland. Θα προσπαθήσω λίγο να περιγράψω ένα γενικό τοπίο, γιατί δεν ξέρω, από... δεν είναι τόσο εύκολο να τα πεις όλα αυτά σε μια εισήγηση. Ίσως βλέπετε βίντεο ή έχετε διαβάσει άρθρα για διαδηλώσεις στην Ελλάδα. Ein bisschen allgemeiner Anfang, weil ich weiß, wie der Stand der Dinge hier ist. Vielleicht habt ihr, wenn ihr jetzt die Medien verfolgt habt, verschiedene Bilder, Videos aus Griechenland in letzter Zeit gesehen. Αλλά συχνά στη μετάφραση χάνονται κάποια στοιχεία ή από τις φωτογραφίες δεν μπορείς να διακρίνεις τι ακριβώς συμβαίνει σε ένα μέρος μακριά από τη χώρα, ας πούμε. Aber natürlich, wie es läuft mit Übersetzung oder einfach nur mit Bildern, ja, kommen sehr viele Sachen missverständlich rüber und wie es auch üblich ist, wenn man sich mit ja, weit entfernten Staaten beschäftigt. Ίσως απογοητεύσουμε και μερικούς, γιατί η δικιά μου ομάδα είναι αρκετά κριτική προς τις διαδηλώσεις για την κρίση που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ja, es kann sein, dass Sie ein paar Leute hier enttäuschen, weil die Gruppe ja, sehr kritisch zu gewissen Entwicklungen und Protesten in Griechenland steht. Τώρα το γενικό τοπίο στις διαδηλώσεις έχει να κάνει με τη ΓΕΣΕ και με το ΠΑΜΕ, τις δύο κεντρικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Man muss sagen, die zentralen Großdemonstrationen in Griechenland sind kontrolliert durch die zwei Massengewerkschaften, also eine des privaten und staatlichen Sektors. Also der private Sektor ist ΓΕΣΕ und der staatliche Sektor ΑΒΒ. Και το ΠΑΜΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Und natürlich eine dritte Massengewerkschaft ΠΑΜΕ. Das ist die Gewerkschaft der KP, der Kommunistischen Partei. Αυτές οι οργανώσεις πάσχουν από τις κλασικές ασθένειες που πάσχουν, φαντάζομαι, και οι γερμανικές συνδικαλιστικές μεγάλες οργανώσεις. Natürlich, diese großen Gewerkschaftsorganisationen haben dieselben Krankheiten wie wahrscheinlich auch die Gewerkschaften hier in Deutschland. Δηλαδή είναι ρεφορμιστικές. Sie sind reformistisch. Καλούνε για την Πρωτομαγιά Κυριακή. Sie rufen für den 1. Mai an einem Sonntag auf. Δεν έχουν βάλει τα μεγαλύτερα εμπόδια σε αυτή τη στιγμή, σε αυτό που περνάει η κυβέρνηση στην Ελλάδα. Und sie haben auch noch nicht so viele Hindernisse gegen die Regierung in den letzten Monaten, Jahre. Και συχνά λειτουργούν σαν βαλβίδες εκτόνωσης οι απεργίες που κάνουν. Und sie funktionieren auch oft in der Rolle der Bremse bei den Protesten. Και η ίδια η έννοια της απεργίας στην Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική από τη Γαλλία. Π.χ. στην Γαλλία ήταν καλεστή γενική απεργία. Μία φορά τα δύο χρόνια, παραλύουν τα πάντα. Στην Ελλάδα, γενική απεργία μπορεί να καλείται 20 φορές το χρόνο, ας πούμε. Ja, und der Generalstreik in Griechenland ist ein bisschen unterschiedlich, wie man das zum Beispiel aus Frankreich kennt. In Frankreich passiert das so alle zwei, drei Jahre und dann wird wirklich das ganze Land lahmgelegt. In Griechenland kann es vorkommen, dass es einen Generalstreik 20 Mal im Jahr gibt und da fällt auch die Dynamik ein bisschen des Generalstreiks, also auch die Beteiligung. Κείμενο που δημοσιεύσαμε στο Fast Edge πέρυσι, είχαμε ένα τελευταίο κομμάτι που ειρωνευόμασταν κάπως την προοπτική των διαδηλώσεων αυτών στην κρίση. Ja, erwähnt jetzt ein Artikel, der in der Phase 2 erschienen ist, Patriotism, Crisis, a Love Story, wo sie halt den Text ein bisschen enden mit einer ironischen Einschätzung über welchen Verlauf diese Proteste nehmen werden. Und da haben sie gefragt, wie lange dauert es noch bis zum Dezember der Arbeiterinnen, also Dezember mit Bezug auf den Aufstand 2008. Και εκεί βλέπαμε κάτι που δεν έχει αλλάξει και τώρα, το ίδιο θα πω δηλαδή, ότι οι ριζοσπαστικές κινήσεις που υπήρχαν πριν την κρίση κατά κάποιο τρόπο συνεχίζουν να υπάρχουν και τώρα. Ja, eine Sache, die sich nicht verändert hat, also vor der Krise und nach der Krise, es gibt immer noch dieselben radikalen Kräfte in Griechenland. Also nichts Neues entstanden. Ja, μην είμαστε και πολύ απεσιόδοξοι, να αναφερθούμε δηλαδή τώρα ως το πιο ριζοσπαστικό πράγμα που υπάρχει σήμερα σε αυτή τη φάση, στα αυτόνομα συνδικάτα βάσης που υπάρχουν, στα εργατικά αυτόνομα συνδικάτα βάσης. Um nicht so negativ zu klingen, wird er jetzt eins von diesen radikalen Gruppierungen rauspicken, also die Basisgewerkschaften, autonomen Basisgewerkschaften, die sich in den letzten Jahren in Griechenland entwickeln. Δεν έχουν κανένα μεγάλο μυστικό, όπως φαντάζομαι θα ήταν και στη Γερμανία παλιότερα, υπάρχουν και τώρα ίσως. Είναι αυτόνομα στην οργάνωση, δηλαδή επιλέγουν την αυτοοργάνωση. Προέρχονται τα ιδρυτικά τους μέλη συνήθως από ριζοσπαστικούς χώρους πολιτικούς, κομμουνιστικούς ή αναρχικούς. Ja, wahrscheinlich ist es kein großes Geheimnis, dass diese Basisgewerkschaften natürlich antiautoritär handeln, autonom handeln und also abseits von der Kontrolle der Massengewerkschaften. Und das hat natürlich damit zu tun, dass viele Leute dort auch von eher von der linken oder anarchistischen Ecke sich engagieren. Επίσης δεν τρώνε το παραμύθι της εθνικής προπαγάνδας, αυτά τα συνδικάτα συνήθως. Und natürlich, übernehmen sie nicht das Märchen der nationalen Propaganda, der nationalen Einheit, wie es die Massengewerkschaften machen. Και δεν κλείνονται στα εθνικά όρια που συνήθως έχουν όλα τα συνδικάτα τα υπόλοιπα. Π.χ. αυτά έχουν και μετανάστες αρκετούς σε μεγάλο ποσοστό, ξέρω. Und sie begrenzen sich nicht auf die nationalen Grenzen, wie es die Massengewerkschaften tun und haben auch in ihren Reihen sehr viele Migrantinnen, die sich engagieren. Από τα πιο γνωστά είναι αυτά που των βιβλιοϋπαλλήλων, των courier, των καθαριστριών, των μαγείρων. Die bekanntesten Basisgewerkschaften sind die der Reinigungskräfte, die des Papier- und des Buchhandels und die der Köche und Köche und Servicekräfte. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό των συνδικάτων αυτών είναι ότι ενώ αποτελούνται από λίγα άτομα σχετικά, δηλαδή 50 άτομα, μπορούν να κάνουν φασαρία πολύ δυσανάλογη του μεγέθους τους. Ja, was wichtig ist bei diesen Gewerkschaften, obwohl sie jetzt vielleicht von 50 bis 100 Leuten aufgestellt sind, schaffen sie es mit ihrer Dynamik viel mehr zu erreichen und viel mehr Dynamik zu entwickeln als die größeren Massengewerkschaften. Έχουν μια δημιουργική ένταση, δηλαδή. Ja, die haben so eine kreative Spannung. Also. Εκεί που βγήκαν αυτά τα σωματεία, τα μικρά, τα πρωτοβάθμια, λίγο στη δημοσιότητα, ήταν με την υπόθεση Κούνεβα. Da wo diese Basisgewerkschaften bekannter geworden sind in Griechenland, war das mit dieser Affäre Kuneva. Όπου η Κωνσταντίνα Κούνεβα ήταν μια βουλγάρα μετανάστρια που δούλευε στο σωματείο, που δούλευε ως καθαρίστρια και ήταν από τις πρωτεργάτριες του Συνδικάτου Καθαριστριών στην Αθήνα. Κωνσταντίνα Κούνεβα, kommt aus Bulgarien, ist eine Migrantin, die in dem Bereich Reinigung arbeitet und auch in dieser Basisgewerkschaft mitgemacht hat. Λόγω των αγώνων που είχε δώσει, η εργοδοσία την εκδικήθηκε, πληρώνοντας μπράβους να της ρίξουν οξύ μέσα στο στόμα για να το καταπιεί. Με αποτέλεσμα να χάσει μέρος της ώρας της και... Und weil sie ja sehr aktiv war in diesen Arbeitskämpfen, das war die Zeit während des Dezember 2008, also kurz danach, haben sich die Gewerkschaftsbosse gerecht und ein paar Leute engagiert, sie mit Säure anzugreifen. Und der Effekt war, dass sie ja, ihr Gesicht komplett darunter leiden musste und sie auch ihre Sicht verloren hat. Λόγω του αντίκτυπου που είχε και του τρόπου που κινήθηκε από τα συνδικάτα για να ανοιχτεί αυτό το θέμα, τότε είχαν γίνει μεγάλες ζυμώσεις και στο χώρο τον εργατικό και μάλιστα εκτός των ορίων των συνηθισμένων που συζητάνε τα συνδικάτα, γιατί είχε προβληματοποιηθεί και η τριπλή ταυτότητα της Κούνεβα, δηλαδή γυναίκα, μετανάστρια και εργατία. Was wichtig war, dass das Ganze thematisiert worden ist, war auch diese dreifache Identität von Kuneva, also quasi, wie heißt das? Γυναίκα, μετανάστρια και εργατία. Ja, also Arbeiterin, Frau und Migrantin. Κάτι αντίστοιχο σε επίπεδο αγώνα τέτοιο όπως ήταν με την Κούνεβα δεν έχουμε σήμερα με την κρίση. Ja, und man muss sagen, was damals sehr große Aufregung auch in den Medien verursacht hat, also diese ganze Affäre, hat man wirklich jetzt in der Krisenbewegung eigentlich nicht gehabt. Also solche Beispiele. Τώρα το συγκρίνω λίγο έτσι για να καταλάβετε το τότε, το 2008 δηλαδή το Δεκέμβρη. Λίγο μετά ήταν η υπόθεση Κούνεβα και το σήμερα. Genau, das ist ein bisschen so der Vergleich des Dezember 2008 mit der Bewegung gerade jetzt. Ναι. Μπορούμε να πάμε και στα άλλα, να δώσουμε και το υπόλοιπο τοπίο των διαδηλώσεων, γιατί τώρα αυτό που αναφέρθηκε ήταν η ακραία μειοψηφία. Ja, und er wird jetzt auch ein paar Sachwörter zu verlieren zu dem Rest der Bewegung, was, ja, weil das betrifft wirklich einen kleinen Teil, diese Basisgewerkschaften. Για παράδειγμα, υπάρχουν αυτές οι διαδηλώσεις του πλήθους στις πλατείες, με τους αγανακτισμένους, τους λεγόμενους. Ja, es gibt diese empörten Versammlungen auf den Plätzen Griechenlands. Εκεί μπορείς να ακούσεις κάποια συνθήματα με τα οποία να συμφωνείς, όπως κανένα σπίτι να μην κατασκευθεί. Ja, dort werden sehr viele Slogans benutzt, mit denen man auch durchaus einverstanden sein kann, wie zum Beispiel, dass keines der Häuser vom Staat weggenommen werden soll. Αλλά αυτά τα συνθήματα συνήθως είναι λογικά, αλλά όχι ριζοσπαστικά. Aber diese slogans sind natürlich logisch, aber nicht radikal. Εξάλλου υπάρχουν και άλλα προβλήματα στις πλατείες, που δεν είναι μόνο γύρω από το ρεφορμιστικό ή όχι. Natürlich gibt es auf diesen Plätzen, also die Versammlung der Empörten, auch andere Probleme, nicht nur die reformistischen Ansätze. Οι πλατείες, για παράδειγμα, θέλουν να κρατήσουν ένα πολιτικό χαρακτήρα συνειδητά. Όταν λένε πολιτικό εννοούν ότι ας πούμε και η αναρχία ή ο κομμουνισμός δεν είναι ευπρόσδεκτα. Natürlich diese Versammlung, also diese Plätzeversammlung wollen so einen unpolitischen Charakter bewahren. Das bedeutet abseits von Parteien und auch sogar vom Anarchismus oder Kommunismus zu agieren. Το πλήθος των αγανακτισμένων δεν είναι άγνωστο στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από το 2007 είχαν εμφανιστεί πολλοί από αυτούς ως bloggers ενάντια στις φωτιές που είχαν πλήξει τα ελληνικά δάση. Diese Bewegung der Empörten ist auch nicht was Neues in Griechenland eigentlich. Solche Bewegungen aus der Mittelschicht gab es auch in den letzten Jahren. Zum Beispiel 2007 gab es eine Bloggerbewegung gegen die Waldbrände, die es jedes Jahr in Griechenland gibt. Και το 2010 με το πρώτο ξέσπασμα της κρίσης ήταν αυτοί που φώναζαν μπροστά στη Βουλή να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Und 2010 waren es dieselben Leute, die mit dem Anfang der Krise vor dem Parlament standen und gerufen haben, das Parlament soll brennen. Αυτό το πλήθος αριθμεί από 50 άτομα μέχρι 500.000 κόσμου. Diese Menschen können von 50 bis 500.000 Leute reichen. Αλλά ότι είναι τόσο συμπαγές βασίζεται ακριβώς στη χαλαρότητα των δεσμών μεταξύ τους. Und da ist, das sind manchmal so viele Leute natürlich, weil wirklich es, ja, der Charakter wirklich sehr offen ist. Και στα απολύτικα συνθήματα όπως π.χ. να φύγουν όλοι, ψεύτες, κλέφτες, πολιτικοί κτλ. Und viele Leute können sich auf diese ja, einfachen Slogans einigen, wie zum Beispiel alle sollen abhauen, die Politiker sind die Lügner und die Verräter. Τα οποία έχουν και σαν αποτέλεσμα να μην τονίζουν τις ανομοιογένειες μεταξύ αυτού του πλήθους, ταξικές, κοινωνικές ή πολιτικές. Und natürlich diese Slogans erwähnen nicht diese Unterschiede, die es auch in dieser Massenbewegung gibt, also sei es jetzt Klassenunterschiede oder soziale Unterschiede oder Unterschiede der Herkunft. Φυσικά αυτό το πλήθος κουβαλάει και στην πλειοψηφία του ελληνικές σημαίες. Natürlich ein Großteil dieser Masse trägt auch Griechenland fahren, wie man das aus den Bildern sieht. Η θέση της δικιάς μου ομάδας για αυτούς που κουβαλάνε ελληνικές σημαίες είναι ότι αυτοί αποδέχονται τα εγκλήματα του ελληνικού κράτους και του ελληνικού έθνους. Natürlich die Meinung seiner Gruppe darüber ist, dass die Leute, die Griechenland fahren, tragen natürlich auch gleichzeitig die Verbrechen und die Geschichte der griechischen, des griechischen Staates mit akzeptieren. Γι' αυτό δεν πατάμε κιόλας στις πλατείες και δεν πηγαίνουμε σε αυτές τις διαδηλώσεις. Εκτός από περιπτώσεις, εκτός από δύο περιπτώσεις. Sports, ξέρω. Οκ, ναι, πες για προσωπικά για μένα. Und allgemein, ja, sind die, also wir als Gruppe in dieser Platzbewegung nicht aktiv, außer zweimal, wo zum Beispiel einmal der Fall war, dass sie die Gay Pride dort vor faschistischen Angriffen verteidigt haben oder ein zweites Mal dort am Platz Jagd auf Faschisten gemacht haben. Έτσι κάπως μπαίνουμε στο θέμα του εθνικισμού. Γενικά υπάρχει μια κριτική συζήτηση στο χώρο για το αν εκεί πέρα αξίζει να πας να παρέμβεις, αν είναι όλο εθνικιστικό, αν χωράει καθόλου να παρέμβεις. Υπόψη ότι υπάρχουν δύο πλατείες, η πάνω είναι η εθνικιστική και η κάτω είναι η αριστερή, αλλά καμία από τις δύο δεν δηλώνει κομματική ταυτότητα επίτηδες. Ja, und es gibt halt eine große Diskussion in der Szene und jetzt kommen wir auch Richtung Nationalismus. Also wie man sich zu diesen Protesten verhält. Also es gibt Leute, die sagen, man kann durchaus hingehen, weil es gibt auch zwei Versammlungen auf diesem Platz. Einmal die nationalistische Versammlung, die Versammlung der 300 Griechen und eine linke Versammlung. Aber beide Versammlungen haben so einen unpolitischen Charakter. Insofern akzeptieren sie auch ja, Patrioten in ihren Reihen. Δεν έχουμε ασχοληθεί πολύ την τελευταία χρονιά με τον εθνικισμό της κυβέρνησης, το προέκτα την κυβέρνηση. Und in diesem Kontext haben Sie sich in den letzten Jahren nicht so vornehmlich damit beschäftigt, wie der Nationalismus von der Regierung präsentiert wird. Και κάνω τώρα μια παρένθεση μόνο γι' αυτό, για την κυβέρνηση. Und deswegen wird er jetzt ein paar Wörter auch dazu verlieren, zum Nationalismus der Regierung. Αυτοί εδώ και ένα χρόνο προσπαθούν να δείξουν το δίλημα χρεοκοπία ή μνημόνιο, ας πούμε, ξέρω εγώ, κρίση. Και αυτό είναι ένα εθνικό δίλημα, με έναν τρόπο. Ja, die Regierung propagiert seit letzten Jahr natürlich Staatsbankrott oder die Ethnische Note. Ήθελα να χρεοκοπήσουν, Ja, es gibt entweder Staatsbankrott oder man muss halt die Sparmaßnahmen sich aufziehen lassen. Οπότε, ο αρκετός κόσμος ακόμα, σίγουρα πάνω από τους μισούς και συμπεριλαμβανομένους της αστικής τάξης και των μικρόστων, δέχονται τα μέτρα με αυτόν τον τρόπο. Und deswegen ein großer Teil der Gesellschaft und vor allem der Mittelschicht akzeptieren eigentlich diese Maßnahmen auch, wenn sie den Ruf der Regierung folgen. Αυτό είναι κάπως η σιωπηλή πλειοψηφία σε όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν. Das ist so eine leise Mehrheit in den Gesellschaft Griechenlands, die sozusagen die Regierung auch unterstützt. Και μετά έχουμε αυτά που μας απασχολούν εμάς σχεδόν στην καθημερινότητα, που είναι ο ρατσισμός και ο εθνικισμός των από τα κάτω. Natürlich, was sie selber die ganze Zeit beschäftigt und da, wo sie aktiv sind, ist der Rassismus und Nationalismus auch von unten, der in der Gesellschaft existiert. Για παράδειγμα, οι εθνικιστικές οργανώσεις ή οι αυτόνομοι εθνικιστές έχουν επηρεάσει, το γνωρίζουμε, τα συνδικάτα των οδηγών λεωφορείων. Zum Beispiel gibt es die Nationalisten, also Faschisten oder autonome Nationalisten, die halt sozusagen manche Gewerkschaften beeinflussen, wie die Gewerkschaft der Busfahrer. Οι οδηγοί ταξί ελέγχονται από τη δεξιά και είναι σαφές, άμα δείτε ακόμα και στις φωτογραφίες, πόσες ελληνικές σημαίες υπάρχουν στις διαδηλώσεις τους. Auch die Gewerkschaft der Taxifahrer wird auch von rechten Lager kontrolliert. Το ίδιο ισχύει και για τους οδηγούς φορτηγών σε μεγάλο βαθμό που έγινε πέρσι, γίνανε διαδηλώσεις τους. Wie auch, wie ihr sicher auch Bilder gesehen habt, auch die Gewerkschaft der Tanklastenfahrer, also LKW-Fahrer. Και από εκεί και πέρα αναφέρθηκα και πριν, υπάρχουν μια σειρά ρεφορμιστικών ή κρατικοδίαιτων αγώνων, όπως είναι των φοιτητών, που ζητάνε να μην πέσει η αξία των πτυχίων τους. Es gibt auch eine Reihe anderer Kämpfe, die oft auch einen reformistischen Touch haben, wie gerade auch die Studentenbewegung, die fordern zum Beispiel, dass der Wert ihrer Diplome nicht fallen soll. ή των υπαλλήλων του, του ΟΣΕ, των Τρένων, ή των υπαλλήλων του ΟΤΕ, τέλος πάντων, που είναι και αυτοί. Wie auch die Kämpfe, die ich erwähnt habe vorhin, von der Bahngesellschaft, also Mitarbeiter der Bahngesellschaft oder der Telefongesellschaft. Τα εθνικά χαρακτηριστικά αυτών των αγώνων είναι άλλοτε είναι μεγαλύτερα, άλλοτε λιγότερα. Και συνήθως, είναι, και συνήθως έχουν και κάποιες αστοχίες μέσα. Mm. Π.χ. το παράδειγμα με το κάψιμο της Βελγικής σημαίας, θα μας πες αυτό. Ja, die Charakteristiken also, von diesen Bewegungen oder Gewerkschaften ist mal weniger nationalistisch oder größer, also je nachdem, welche Gewerkschaft oder Bewegung das ist. Aber es gibt auch sehr viele so Fail-Situationen, wie zum Beispiel vor ein paar Monaten die Pukina-Tose. Die Mitarbeiterin der Telefongesellschaft aus Versehen eine belgische Fahne verbrannt haben, anstatt eine deutsche. Das war als Anekdote. Ο τρόπος που πάμε να ερμηνεύσουμε αυτές τις, τις διαδηλώσεις, αυτές τις αντιδράσεις στην κρίση, στη δικιά μου ομάδα τουλάχιστον, έχει να κάνει πάντα με μια αντιεθνική κριτική και σε ένα μεγάλο βαθμό στηρίζεται στο, στο τι μνήμη έχει η ελληνική κοινωνία και η εργατική της τάξη. Und natürlich, wie sich, Sie sich als Gruppe damit auseinandersetzen, ist natürlich mit einer antinationalen Kritik an diese Kämpfe ranzugehen. Und vor allem sich damit auseinanderzusetzen mit der fehlenden Erinnerung des griechischen Volkes oder der griechischen arbeitenden Klasse. Και στο άρθρο στο Fast Zwei είχαμε ένα αντίστοιχο παράδειγμα και το, θα αναφέρω άλλο ένα τώρα εδώ. Όταν το ελληνικό κράτος, για παράδειγμα, θέλουμε να φέρουμε στη, μνήμη γενικά τις πιο ριζοσπαστικές στιγμές του, της ελληνικής εργατικής τάξης και αυτές τις βρίσκουμε στο Μεσοπόλεμο, 90 χρόνια πριν. Ja, und Sie beschäftigen sich damit so, dass Sie sagen, es gibt auch in der Geschichte der Arbeiterklasse auch gute radikale Momente, antinationale Momente und was Sie auch als Beispiel, ich glaube, auch in der Phase 2 erwähnt, ist Phase 2 drauf, ne? Introduction. Κάτι, γράφαμε κάτι άλλο τότε. Was anderes, aber es geht, das Beispiel geht in dieselbe Richtung. Και το κάνουμε αυτό, πάμε πίσω, για να δούμε ποια είναι τα προβλήματα σήμερα και πώς αυτά, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει μια ιστορική, ένα ιστορικό link ανάμεσα σε αυτά τα προβλήματα. Und Sie gehen zurück in die Geschichte, weil Sie glauben, dass es auch einen Link gibt, warum es heute diese Probleme gibt in Griechenland, also über die nationale Einheit zum Beispiel. Und ja, από direkt, wie du ikus sehen. Ναι, όταν το... Θες να το μεταφέρω κατευθείαν. Υπήρχε Φεντερασιόν, μια εργατική οργάνωση το 1920 στην Θεσσαλονίκη. Nennt das Beispiel der Fédération. Das war eine sozialistische, kommunistische Organisation in den 20er Jahren in Thessaloniki. Η οποία είχε διεθνιστικό επαναστατικό χαρακτήρα. Die einen internationalistischen, revolutionären Ansatz hatte. Και τα μέλη της δεν ήταν φυσικά μόνο Έλληνες, ήταν από διάφορες εθνικότητες und, και διάφορες θρησκείες. Und ihre Mitglieder waren auch, wie die Zusammensetzung der Stadt Thessaloniki damals war, aus verschiedenen ja, Ländern und auch aus verschiedenen Religionen. Εκείνη την περίοδο το ελληνικό κράτος έκανε επεκτατικό πόλεμο μέσα στην Τουρκία. In dieser Periode hat Griechenland den Angriffskrieg gegen die Türkei gestartet. Και είχε φτάσει 70 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα. Und ist bis 70 Kilometer vor Ankara angekommen. Αυτή η οργάνωση τότε, που ήταν, είχε πλατιά διάδοση μέσα στην Θεσσαλονίκη, προπαγάνδιζε με όλα τα μέσα ότι οι κομμουνιστές πρέπει να μην πάνε στον πόλεμο ή αλλιώς αν πάνε να σκοτώσουν τους Έλληνες αξιωματικούς τους. Diese Organisation Fédération hat damals propagiert, was sehr ja, neu war, zu sagen, dass man den Krieg verrät. Insofern sollen alle Kommunisten sind dazu aufgerufen, nicht zu dem Krieg hinzugehen, sich nicht an dem Feldzug zu beteiligen und wenn sie es doch tun, dann sollten sie ihre Vorgesetzte und Militäroffiziere erschießen. Τα αρχικά ριζοσπαστικά μέλη της Φεντερασιόν διαγράφηκαν λόγω εβραϊκών τάσεων ή σιωνιστικών τάσεων, όπως λέγονταν τότε. Τότε. Ναι. Τρία-τέσσερα χρόνια αργότερα. Drei-vier Jahre später wurden die radikalsten Leute dieser Gruppierung aus der Gruppierung gestrichen. Auch zum größten Teil Leute aus der jüdischen Gemeinde Thessalonikis. Γιατί η Θεσσαλονίκη τότε είχε μια μεγάλη πλειοψηφία Εβραίων εργατών. Man muss sagen, damals Thessaloniki hatte einen Großteil der arbeiterklassigen Klasse kam aus der jüdischen Gemeinde. Και ένα μεγάλο ποσοστό συνειδητοποιημένων και πολιτικοποιημένων Εβραίων γυναικών εργατριών. μέσα αυτές. Und natürlich war das auch etwas, was nicht in Griechenland in vielen Gruppierungen war, dass auch sehr viele jüdische Frauen da mitgemacht haben. Μετά από όλα αυτά, μέχρι σήμερα, έχει μεσολαβήσει ένα τσουβάλι ιστορική στο ελληνικό κράτος, οι οποίοι έγραψαν για τις υπερβολές και τις ακρότητες των κομμουνιστών. Ja, und seitdem gibt es so eine Geschichtsaufarbeitung, spezielle Geschichtsaufarbeitung in Griechenland. Also zum Beispiel die Historiker schreiben seitdem, dass damals in den kommunistischen Gruppierungen eine sehr provokante Haltung es gegen die Nation gab. Ένα τσουβάλι νομικοί, οι οποίοι διαφύλαξαν με όλες τις δικλείδες του νόμου να μην ξανα πώς το λένε, να μην βρεθούν τέτοιοι, να μην αναπτύξουν τέτοιοι άνθρωποι μια αντίστοιχη δράση. Ja, ein Haufen Juristen hat versucht seitdem in Griechenland zu etablieren, dass solche radikale Meinungen es nie wieder an den höheren Stellen einer Gewerkschaft schaffen. Για να τους βάλει συνδικαλιστές, οι οποίοι φρόντισαν να μην ξαναβρεθούν τέτοιοι επικίνδυνοι άνθρωποι στα εργατικά συνδικάτα στην Ελλάδα. Und natürlich ein Haufen Syndikalisten, die sich damit beschäftigen, dass solche Leute, radikale Leute, auch nie wieder an den höheren Gewerkschaftspositionen rankommen. Έτσι εμείς σκεφτόμαστε το εξής. Τώρα 90 χρόνια μετά. So 90 Jahre später denken wir so darüber nach. Τι θα γινόταν, ποια θέση θα έπαιρναν τα συνδικάτα αν ξεκινούσε ένας πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας? Also welche Stellung würden die Gewerkschaften nehmen, wenn jetzt Griechenland wieder einen Krieg gegen die Türkei deklarieren würde? Οι ταξιτζίδες. Die Taxifahrer. Και όλοι αυτοί που τους κόβουν το μισθό και πηγαίνουν στο Σύνταγμα. Und all diese Leute, deren Löhne gekürzt werden und jetzt auf dem Sindagmaplatz protestieren. Και πώς μπορούμε να φανταστούμε να γεννηθεί σήμερα κάτι ριζοσπαστικό στην Ελλάδα, αν δεν τζαλακώσει πρώτα αυτή την ιστορία, αυτή την παράδοση ιστορίας, νομικής και συνδικαλισμού και εθνικής συνείδησης και την πετάξει στα σκουπίδια. Und Sie fragen sich, wie könnte so eine radikale Bewegung wieder entstehen, ja, indem sie ja, eigentlich alles Nationale in den Mülleimer wirft und vor allem diese geschichtliche Aufarbeitung. Δεν μυρίζει τίποτα τέτοιο πάντως μέχρι στιγμής. Leider, bis jetzt riecht es nicht danach, dass so eine radikale Bewegung entsteht. Βλέπουμε ότι αντίθετα ότι υπάρχει ένας πολύ οξύς θεσμικός ρατσισμός. Man sieht, dass es einen sehr institutionellen Rassismus gibt in Griechenland, parallel. Με την έννοια του αποδιοπομπαίου τράγου που βλέπουν τους μετανάστες και τους φορτώνουν από το κράτος, το κράτος πράγματα. Also schon der Staat von alleine ist gegen die Migrantinnen und versucht da die ganze Zeit den Sachen aufzuzwingen. Αρκεί να σας πω ένα παράδειγμα, ότι υπάρχουν κάποιες συνθήκες σχεδόν apartheid για ένα κομμάτι του πληθυσμού των μεταναστών. Σε κάρτες παραμονής που παίρνουν, αναγράφεται πάνω στην κάρτα ότι δεν μπορούν να πλησιάσουν τους νομούς Αχαΐας και Οικουμενίτσας, γιατί εκεί πέραν τα λιμάνια που, φεύγουν, που μπορούν να φύγουν έξω από την Ελλάδα. Um das bisschen zuzuspitzen, wie der Staat damit umgeht, es gibt jetzt sogenannte Green Cards für Migrantinnen, wo darauf steht, wo sie sein dürfen, wo nicht. Und die Orte, wo sie nicht sein dürfen, sind besonders Länder, also Teile Griechenlands, wo die Häfen sich befinden, wo die Migranten, also die Flüchtlinge aus Asien und Afrika oft benutzen, um in ein Drittland zu kommen. Απ' την άλλη έχουμε την ιστορία με τα πογκρόμ. Auf der anderen Seite gibt es die Geschichte mit den Pogrom in Griechenland. Από τα κάτω, δηλαδή, έχουμε επιτροπές κατοίκων που πληθαίνουν όλο και περισσότερο τα τελευταία τρία χρόνια. Es gibt sogenannte Bürgerkomitees, die immer mehr werden, besonders auch in Athen. Και τα οποία είχαν αρχίσει στην Πάτρα, όπου υπάρχουν οι μεγάλες εισπύρες μεταναστών βασικά. Also die entstehen dort, wo es auch sehr viele Migranten gibt. Και πλέον δεν πλαισιώνονται μόνο από δηλωμένους νεοναζί με σβάστικες, αλλά και από απλούς, όπως λέμε, πολίτες. Und diese Bürgerkomitees werden nicht nur von Faschisten oder Rechten gehalten und unterstützt, sondern auch mittlerweile von sogenannten Bürgern. Στην Αθήνα αυτό το πρόβλημα είναι πιο οξύ. Έχουν οι φασίστες ήδη δύο πλατείες στην κατοχή τους. In Athen ist das Problem sehr aktuell. Diese Bürgerkomitees und Faschisten haben mittlerweile zwei Plätze in ihrer Hand im Zentrum Athens. Κεντρικές πλατείες, ναι. Και μία τρίτη πλατεία την αποτρέψαμε να την πάρουν το Μάιο που πέρασε, το 2011. Und 2011, letzten Mai, haben wir es geschafft, dass sie einen dritten Platz nicht bekommen. Πριν βέβαια τον Μάιο, τον Απρίλιο είχαν καταφέρει να διώξουν τη σομαλική κοινότητα από το κέντρο της Αθήνας. Aber im letzten Mai haben sie es geschafft, die somalische Gemeinde von ihrem sozialen Zentrum zu vertreiben. Μια κίνηση η οποία έγινε δύο τετράγωνα κάτω από το Πολυτεχνείο, κάτω από τα Εξάρχεια. Eine Sache, die nur zwei Blocks weiter von Exarchia, vom Polytechnikum aus passiert ist. Και ενώ εκείνη την ώρα είχε εκδήλωση 700 ατόμων από τους δικούς μας χώρους πάνω στο Πολυτεχνείο, δεν βρήκαμε εύκολη καθόλου συμπαράσταση. Und obwohl es gleichzeitig so ein Anti-Terror-Festival, also so ein Festival für politische Gefangene im Polytechnikum stattfand mit 800 Leuten, hat sich von diesen Leuten leider keiner dahin bewegt, um das zu verhindern. Οπότε το επόμενο χτύπημα ήταν στην πλατεία Βικτόρια, στο Μάιο, όπου ξεκίνησε το πογκρόμ αυτό. Εσύ είδες καθόλου για το πογκρόμ, το πήγαινε. Ξεκίνησε ένα πογκρόμ τριών εβδομάδων, ήταν ο σκληρός του πυρήνας, ας πούμε, όπου γίνονταν καθημερινά επιθέσεις σε μετανάστες. Letzten Mai begann halt, was ich auch vorhin erwähnt wurde, eine Pogrome-Stimmung in Griechenland, in Athen, drei Wochen lang. Und das begann auch in diesem Platz Victoria, den wir halt zusammen, gemeinsam vor den Faschisten beschützt haben. Που κατέληξε στο θάνατο ενός Μπαγκλαδεσιανού και σε πολλούς τραυματισμούς. Diese ganze Pogrom-Stimmung, wie ich erwähnt habe, auch, ist natürlich in den Tod von einem Menschen aus Bangladesch gemündet und auch in verschiedenen Verletzungen, Leute, die im Krankenhaus gelandet sind. Να πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα μόνο έτσι από τα ακραία για να δώσουμε λίγο το μέγεθος της επίθεσης. Zwei Beispiele, um diese Stimmung wiederzugeben, die in Athen herrschte. Το ένα ήταν όταν Φασίστες μπαίνανε σε λεωφορεία στο κέντρο μαζί με πολίτες. Das eine war, als Faschisten mit Bürgern zusammen in Bussen in Athen reingingen. Και ρωτούσαν όποιος είναι Έλληνας να σηκώσει το χέρι. Und sie fragten, wer Grieche ist, soll die Hand heben. Και όσοι φυσικά δεν το σηκώνανε, τους κατεβάζαν κάτω και τους δέρνανε. Und wer nicht die Hand hebte, den haben sie aus dem Bus rausgetragen und draußen verprügelt. Αυτά τα περιστατικά από τα εκατοντάδες που γίνανε, εμείς από την εφημερίδα θα μπορούσαμε να μάθεις μόνο το ένα. Von diesen hunderten von Beispielen, die er nennen könnte, kriegst du eigentlich, wenn du die Zeitung liest, nur wahrscheinlich ein Beispiel. Αλλά επειδή ο κόσμος δικός μας δουλεύει σε δομές ψυχικής υγείας ή νοσοκομεία, και είναι μετανάστες, τους μιλούσαν οι τραυματίες. Aber da Leute von uns an diversen Einrichtungen wie psychische Einrichtungen oder Krankenhäusern arbeiten, kriegt man das auch ein bisschen mehr mit. Το άλλο, πώς να πω, φίλε. Τέλος πάντων. Das zweite Beispiel ist mir entfallen. Aber das wird auch in der Diskussion verwendet. Okay, οπότε ξαναγυρνάω στην κρίση. Okay, wir kommen zurück zur Krise. Και σκέφτομαι πως αυτά τα κινήματα που βγάζουν τις ελληνικές σημαίες και προβάλλουν την εθνική ταυτότητα μπορούν να ενσωματώσουν, πώς μπορούν να είναι ριζοσπαστικά αν δεν ενσωματώνουν στοιχεία από άλλες ταυτότητες. Und er kommt zurück zu der Frage, also wie könnten eigentlich diese Bewegungen jetzt rundherum der Krise vielleicht eine radikalere Identität entwickeln? Und seiner Meinung nach kann das auch nur geschehen, wenn andere Identitäten, die in dieser Bewegung nicht vorhanden sind, vielleicht adaptiert werden, übernommen werden. Είναι ήδη άσχημο να μιλάνε κάποιοι τώρα με τόση αγανάκτηση και κλάμα, εθνοκλάμα, ενώ 20 χρόνια τώρα, τα τελευταία 20 χρόνια, τα λεφτά που είχαν οι Έλληνες τα είχαν κυρίως βάσει την κρίση που βίωναν οι Αλβανοί μετανάστες και άλλοι μετανάστες. Ja, es ist halt ein bisschen komisch, davon zu reden, wie jetzt das griechische Volk die ganze Zeit leidet, wenn man das betrachtet, dass in den letzten 20 Jahren eigentlich das ganze Geld gesammelt wurde auf dem Rücken der ganzen Migrantinnen in Griechenland, die ja vor allem aus Albanien kamen. Και ακόμα και τώρα είναι ακόμα και τώρα την κρίση τη ζουν χειρότερα οι μετανάστες. Και σήμερα. Und jetzt vor allem auch in Zeiten der Krise. Die Leute, die vor allem unter der Krise leiden, sind natürlich weiterhin die Migrantinnen, die die ganzen harten und schwierigen Arbeiten in Griechenland verrichten. Οι οποίοι, αν τολμήσουν να σηκώσουν σημαία της δικής τους χώρας μέσα στο πλατεία του Συντάγματος, θα έχουν πρόβλημα. Und falls die sich trauen, die Fahne ihres eigenen Staates in, zum Beispiel in dem Platz Sindagma zu hissen, kriegen die dann enorme Probleme. Οπότε εμείς, σαν γενική κατεύθυνση, βλέπουμε αυτό, ότι το έτερο πρέπει να αποτελεί κομμάτι του ταυτού, της ταυτότητας. Αλλιώς δεν υπάρχει τίποτα radical. Und deswegen muss dieses verschiedene eigentlich Teil der Identität sein und sonst gibt es nichts Radikales. Παραδείγματος χάρη, το τελευταίο κίνημα το φοιτητικό δεν έχει ενσωματώσει στα βασικά του αιτήματα αιτήματα υπέρ των μεταναστών φοιτητών. Zum Beispiel letzte Studentenbewegung hat nicht in ihren Forderungen mit aufgenommen die Unterstützung von migrantischen Studentinnen. για τους, εναντίον των οποίων βγήκε νόμος τον Απρίλιο και περιορίζει τις θέσεις τους στα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Weil gegen die gibt es seit letzten April ein Gesetz, was zu dem Prozentsatz von Migrantinnen in Universitäten sinkt. Κλείνοντας, κάποια λόγια για τον διεθνή αντιφυγισμό, για το project που μας ζητήσαν να τοποθετηθούμε εδώ από την Κολονία. Yeah. Jetzt am Ende so ein paar Kommentare zu dem Projekt, was Sie von Köln aufgeheizt bekommen haben, über einen internationalen Antinationalismus zu reden, also eine nicht gefüllte Phrase. Όλοι θα συμφωνήσουμε, φανταζόμαστε, πως ο εθνικισμός είναι σκατά, ούτως ή άλλως. Είτε εντός κρίσης, είτε εκτός. Ja, alle sind wahrscheinlich hier einverstanden, dass Nationalismus so oder so scheiße ist, außerhalb und in der Krise. Και πως κοινά σημεία υπάρχουν σε όλους τους εθνικισμούς. Und dass es natürlich gemeinsame Punkte, Zusammenhänge in all den Nationalismen gibt. Και πως σε επίπεδο αξιώματος είμαστε ενάντια στον εθνικισμό κτλ. Αλλά κάποια σχόλια μεθοδολογικά πριν προχωρήσουμε, προκατακτικά. Πριν... Aber ein paar Kommentare, bevor er jetzt einzelne Punkte klarer macht. Πρώτο, η διατύπωση εθνικισμός κρίσης δεν πρέπει να μας κάνει να πιστέψουμε πως ο εθνικισμός είναι ένας εθνικισμός κοροϊδίας, δηλαδή που θυματοποιεί αυτούς που τον ενστερνίζονται. Ja, der sogenannte Krisennationalismus, also Nationalismus, wie stärker in der Krise erscheint, sollte nicht uns davon verwirren, dass es eigentlich den Nationalismus schon immer gab. Γιατί στην Ελλάδα πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Weil das in Griechenland natürlich gerade jetzt natürlich der Fall ist, dass viele Leute so darüber reden. Εθνικισμός κρίσης, όπως λέγεται, είναι απλά μια δικαιολογία για να ξαναφορεθούν τα εθνικά χρώματα. Also so eine Art Krisennationalismus wird von den griechischen Leuten eingesetzt, um wieder nationale Symboliken und die nationale Einheit zu demonstrieren zu können. Με ένα πιο λυπητερό τραγούδι για χαμένα χρήματα να παίζει το background, ας πούμε. Und ja, und im background spielt die ganze Zeit so ein Lied für das verlorene Geld. Δεύτερον, πρέπει να δούμε αν θέλουμε να μιλήσουμε για διεθνή αντιεθνικισμό, έτσι όπως το σκεφτήκαμε εμείς τουλάχιστον, που απέτυχε, αν απέτυχε ο διεθνισμός. Ja, und eine sehr wichtige Sache für Sie ist, falls man wirklich über einen internationalen Nationalismus wirklich diskutieren möchte, muss man sich damit auseinandersetzen, wie ein gewisser Internationalismus in den letzten Jahrzehnten gescheitert ist. Απέτυχε το τσιτάτο του Liebknecht, το εχθρό συνεδρό. Also, das Zitat von Karl Liebknecht, der Hauptfeind steht im eigenen Land, ist das, Ή δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Wurde es nie eingesetzt oder haben wir einfach das Konzept nicht realisiert? Υπάρχουν ήδη αρνητικά στα δυτικά κινήματα και, και στην Ελλάδα φυσικά, αλλά νομίζω και στη Γερμανία, όπου τριτοκοσμικός αντιπεριαλισμός, αλλά και οι επαφές που έκαναν τα ντόπια κινήματα με τους μετανάστες ήταν πολύ προβληματικές. Ja, und man hat vor allem in den 70ern erlebt, wie so ein sogenannter Antiimperialismus, vor allem mit der Auseinandersetzung mit der Dritten Welt, sehr problematisch war. Auch vor allem in der Zusammenarbeit mit Migranten in Griechenland. Ο τριτοκοσμικός αντιπεριαλισμός, για παράδειγμα, αποδείχθηκε πολλές φορές ότι αποδεχόταν ένα αποικιακό βλέμμα, απλά από την αριστερή πάντα. Natürlich, dieser Antiimperialismus hatte vor allem Griechenland so eine Art Kolonialsicht, vor allem aus einem linken Lager. Και όπως δεν πέτυχε συνεργασία και προσέγγιση με το λεγόμενο Τρίτο Κόσμο. Und da zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der Dritten Welt nicht erfolgreich war. Για τον οποίο υποτίθεται αγωνίζεται σήμερα η ελληνική αριστερά. Für die auch heute noch die griechische Linke kämpft. Στηρίζοντας τον Αχμαδινετζάτ που χτυπάει τους Ιρανούς φοιτητές. Zum Beispiel, indem sie Ahmadinejad unterstützt, die eigentlich die iranischen Studenten und die Bewegung dort zusammenprügelt. Άλλο τόσο δεν πέτυχε και συνεργασία ντόπιων και μεταναστών στην Ελλάδα. Auf der anderen Seite ist dann natürlich auch die Zusammenarbeit von Migrantinnen und lokalen Leuten in Griechenland nicht erfolgreich gewesen. Και όταν έχουμε όλο αυτό το βλαβερό παρελθόν, είναι δύσκολο καταρχήν να μιλάμε για διεθνή αντιεθνικισμό, γιατί δεν έχουμε κανένα αντιεθνικισμό στις πατρίδες. Deswegen ist es schwierig, über einen internationalen Antinationalismus zu reden, weil man, wenn man sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt, es das in Griechenland nie gab eigentlich. Και μια που είμαστε και εδώ. Und da wir auch jetzt einmal auch hier sind, das Café Excess. Ne? Ναι, το Café Excess. Im Café Excess. Es gibt auch so eine Anekdote von der Vergangenheit. Υπάρχει μια ιστορία από το Μάιο του 1992. Es gibt so eine Geschichte vom Mai 92. όπου μια ομάδα μεταναστών τότε. Es gab eine Gruppe von Migrantinnen damals. Café Morgenland. Ναι, το Café Morgenland. Ja. Είχε ζητήσει να μην γίνει μια ΟΗ συναυλία εδώ πέρα. Sie hatten damals hier das Café XS gefragt, dass eine OI, ein OI-Konzert hier nicht stattfinden sollte. Την οποία διαφήμιζαν φασιστικές φυλάδες από άλλες περιοχές. Die faschistische so Magazin, Flyers aus anderen Städten mitbeworben haben. Το συγκρότημα Blitz έπαιζε. Die Band Blitz spielte damals hier. Και μάλλον όλοι ξέρουν τι σημαίνει. Wahrscheinlich wissen alle, was Blitz heißt und in welche Richtung das geht. Τότε λέγανε οι Morgenland ότι το μετρό εδώ πέρα ξέρναγε σκηνάδες όλο το βράδυ. Und damals sagte Morgenland, Café Morgenland, dass die U-Bahn-Station hier das ganze, den ganzen Abend lang Faschisten rauskotzte. Ja, αλλά για μένα, αφού δεν ανταπεξέλθηκαν οι άνθρωποι τότε του εξές, ευτυχώς υπήρχαν οι νεολαίοι στηρικάδες μετανάστες που φρόντισαν να πάνε οι σκηνάδες στα εκεί που πρέπει, στα νοσοκομεία. Und da das Exzess damals das anders sah, also vor 20 Jahren in Geschichte, sind die erfreut darüber, dass migrantische Jugendliche hier sich darum gekümmert haben, dass die ganzen Faschisten eigentlich da landen, wo sie hingehören, im Krankenhaus. Είχε βγει ένα ωραίο σύνθημα τότε από το Morgenland και τους φίλους τους εκεί πέρα, αυτό το «Οι μετανάστες και οι μετανάστριες δεν μπαίνουν σε αίθουσες που βρωμάνε αρβίλες από σκηνάδες». Damals gab es ein Slogan, die Migrantinnen gehen nicht rein in Orte, wo es ja, nach den Geruch von den Stiefeln der Nazis riecht. Για μένα αυτές οι ιστορίες είναι ενδιαφέρουσες γιατί δείχνουν τους τρόπους που ήρθαν σε ρήξη αυτό που λέμε ντόπιοι και αυτό που λέμε μετανάστες. Und diese Geschichten sind interessant, deswegen nennt er auch das Beispiel, also er hätte auch ein Beispiel aus Griechenland nehmen können, wo wirklich dieser Unterschied zwischen lokalen Aktivistinnen und migrantischen Aktivisten geschieht. Ναι, μπορεί να είναι παλιά ιστορία, αλλά είναι καλό να τα ξέρουμε αυτά γιατί... Das ist vielleicht eine alte Geschichte, aber es ist gut, das zu wissen. Είναι η ζωντανή ιστορία του παρελθόντος, ας πούμε. Die lebendige Geschichte der Vergangenheit. Και γίνονται και στην Ελλάδα αυτά. Solche Sachen passieren auch in Griechenland. Θα έχουμε ξεφύγει. Ναι, πρέπει να. Οκ. Τέσσερα σημεία. Vier Punkte für einen internationalen Antinationalismus. Το πρώτο είναι ότι αν θέλουμε να συζητάμε, καθώς βρισκόμαστε στο γεωγραφικό χώρο Ευρώπη, πρέπει να αναπτύξουμε έναν αντιευρωκεντρισμό. Da wir uns in Europa befinden, müssen wir uns einen Anti-Euro-Zentrismus entwickeln. Όπως αυτός προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα θεσμικά κανάλια. Wie der zum Beispiel der Euro-Zentrismus von den Institutionen und den europäischen Kanälen vertrieben wird. Δεύτερον, να αντιπιτεθούμε σε αυτό που μεγαλώνει στην Ευρώπη και είναι τα δεξιά λαϊκιστικά κόμματα με κύριο άξονα εχμής τους τον αντιμουσουλμανισμό. Der zweite Punkt ist gegen neuere rechte Tendenzen in Europa, also rechte Parteien, in Parlamenten, in Bewegungen vorzugehen und vor allem gegen antimuslimische Ressentiments. Η δικιά μου ομάδα ποτέ δεν θα μιλήσει για το Ισλάμ ή για το τέτοιο, για κάτι τέτοιο, αλλά θα μιλήσουμε για αυτούς τους τύπους στα δεξιά κόμματα. Δηλαδή θα δώσουμε φόκους στο φορέα του ρατσισμού και όχι στο αντιμουσουλμανισμό. Und deswegen, das ist auch ein Thema, was sie sich in Griechenland damit beschäftigen, also mit den antimuslimischen Ressentiments. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι πρέπει να υιοθετήσουμε αξιωματικά, λόγω των παρελθόντων εγκλημάτων της Ευρώπης, μια αλληλεγγύη με το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ. Ja, natürlich eine Position, die in Griechenland sehr umstritten ist, ist es, ja, sich mit dem Thema Israel genauer zu beschäftigen und gegen Antisemitismus und sich auch mit dem Existenzrecht Israels auseinanderzusetzen. Και σε σχέση με το προηγούμενο ζήτημα, τα ισλαμοφοβικά δεξιά κόμματα, δεν πρέπει να τους χαρίσουμε τον όρο αντιαντισημιτισμός αυτούς. Und auch mit der Auseinandersetzung mit rechten Bewegungen muss man den rechten Bewegungen nicht das Wort Antisemitismus überlassen, sondern wir selber das übernehmen sollen. Και τελευταίο, και sorry που άργησα. Das Letzte und Verzeihung, dass so lange gebraucht hat. Ότι παρά τον διεθνή αντιεθνικισμό, δεν πρέπει να χάσουμε το φόκους στον εγχώριο εθνικισμό. Δηλαδή, η Γερμανία, όπως και η Ελλάδα, σε ένα άλλο επίπεδο, να μην ξεχάσουν τα εθνικά τους εγκλήματα, τις ρατσιστικές ιστορίες. και τη συμπεριφορά τους προς μειονότητες και όλα αυτά. Und vor allem als vierter und wichtiger Punkt ist es, sich mit dem Nationalismus in jeweiligen Ländern auch mit auseinanderzusetzen. Zwar, wie er vorhin auch erwähnt hat, gibt es gewisse ähnliche Punkte in diversen Nationalismen, aber man muss sich immer mit der Geschichte des eigenen Landes auseinandersetzen, mit den Verbrechen, die passiert sind und natürlich mit dem eigenen Rassismus. Das. Ja, vielen Dank für die zwei Inputs. Dann würde ich vorschlagen, zuerst irgendwie nachfragen und dann können wir ja in die Diskussion starten. Eine Frage? Kann man hier auch meinen? Ja, aber kann ich schon. Freiwillige vor. Ja, sagen will. Ich habe das strategisch nicht verstanden. Also was bedeutet das, wenn zwei Plätze in der Hand von Faschisten sind? Also wie kann man in einer Nacht so einen Platz erobern und den, also wie hält man den dann? Ρωτάει, δεν κατάλαβε στρατηγικά πως οι δύο πλατείες που είπαμε ότι είναι από τους φασίστες, πως γίνεται αυτό, δηλαδή πως είναι possible, ξέρεις, δηλαδή τι θα πει ότι είναι δικές τους. Okay, υπάρχει να πούμε το στοιχείο με τη συνεργασία με τους κουμπάτους, γιατί αυτό είναι απαραίτητο. Der eine Punkt ist natürlich die Zusammenarbeit mit der Staatsmacht. Δίπλα στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα υπάρχει το ΑΛΦΑΤΑΦ Αγίου Παντελεήμονα. Also, es geht jetzt um den einen Platz in Agios Pantelimonas, das ist im Zentrum in Athens, und dort gibt es auch ein Polizeirevier direkt in der Nähe. Το άλλο είναι ότι εκεί αυτοί έχουν κάποια μαγαζιά δικά τους. Die Faschisten haben dort eigene Geschäfte, eigene Cafés in der Region. Και έχουν φτιάξει και μια καλά οργανωμένη επιτροπή πολιτών που κάνει περιπολίες κάθε ώρα της ημέρας εκεί πέρα. Und sie haben so ein Bürgerkomitee organisiert, also zusammen mit Bürgern, die dort jede Stunde, den ganzen Tag lang patrouillieren. Όσες φορές έχουμε προσπαθήσει να πάμε εκεί, είτε με πορεία είτε αλλιώς, έχουμε χτυπηθεί συνήθως και από μπάτους και από φασίστες. Und jedes Mal, wenn sie versucht haben, mit einer Demonstration oder sonst wie dorthin zu gelangen, wurden sie entweder von der Staatsmacht, von der Polizei angegriffen oder von den Faschisten. Οπότε ο μόνος τρόπος εκεί πέρα είναι να πας να τους πιάσεις τον ύπνο, πράγμα που έχει γίνει μερικές φορές με καλά αποτελέσματα. Und der einzige Weg, das zu verhindern dort, ist eigentlich, sie im Schlaf zu erwischen, was schon passiert ist ein paar Mal, ja, mit auch guten Effekten. Αλλά αυτό είναι, δηλαδή δεν γίνεται κάτι παραπάνω. Aber es passiert nicht mehr als das, als Einzelaktion. Konkret jetzt Sie? Υπάρχει ήδη μια για τη συνεργασία Δελτάδων και φασιστών. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει όντως συνέχεια, ξέρεις, υπάρχουν και φασίστες στους Δελτάδες. Και η δεύτερη ερώτηση είναι τι γίνεται με το στρατό, το ελληνικό στρατό, αυτός πώς τώρα μες στην κρίση ασχολείται. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μπουν μέσα στην πλατεία Συντάγματος και να αρχίσουν πυροβολάνε κόσμο, αν η κατάσταση ξεφύγει. Η συνεργασία υπάρχει. Είναι προφανώς φασίστες. Υπάρχουν φασίστες μέσα στους μπάτσους. Αυτό βγαίνει κάθε τρεις και λίγο, σαν δεν είναι καινούργιο, ας πούμε. Also, diese Zusammenarbeit von Delta und Faschisten ist schon mehrmals belegt worden. Also auch in den Reihen der Polizei gibt es diese Leute. Und ja, alle paar Tage gibt es eigentlich auch Dokumente, die auftauchen, sei es jetzt bei Demonstrationen, Bilder, wo man diese Zusammenarbeit konkret beweisen kann, eigentlich. Και όταν κάνα δύο φορές που έχουν χτυπηθεί οι φασίστες, το ξέρουμε, στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα τη μία φορά, με πολύ ξύλο και μέσα στην εκκλησία. Ήταν, ξέρουμε ότι είχαν στείλει δημιουργίες αστυνομικών που ήταν του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν ήταν φασίστες οι συμπάτες αυτοί που πήγαν εκεί. Εναντίον στους φασίστες. Ναι, εναντίον στους φασίστες. Πότε ήταν αυτό? Πέρυσι. Man muss sagen, konkreter, je nach Situation, je nach Situation schickt die Polizei auch andere politisch gesinnte Leute hin. Also zum Beispiel, als es darum ging, Faschisten zu verhaften, weil es eigentlich Gesellschaft nicht mehr ging, das zu legitimieren, haben sie einfach eine sozialdemokratische Polizeieinheit dahin geschickt. Με το στρατό δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Also mit dem Militär wird so ein Szenario eigentlich nicht eintreten. Δεν υπάρχει αυτή η σχέση πλέον που υπήρχε με την δικτατορία το 1974. Δηλαδή τώρα ο στρατός είναι ένα γραφειοκρατικό πράγμα που οι αξιωματικοί ελέγχονται πλήρως από τα δύο μεγάλα κόμματα. Ανήκουν εκεί, δεν είναι φανατισμένοι τόσο στο να... Πιο πολύ η αστυνομία είναι κάτι που είναι ένας αυτονομημένος λίγο θεσμός. Also das... wie es in die Militärdiktatur eingetreten ist, also dass eine Militärjunta entstanden ist, ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass sowas jetzt passieren kann, weil eigentlich das Militär ein recht bürokratischer Apparat geworden ist, ist in Griechenland, besonders auch wegen der Militärdiktatur. Und die werden eigentlich von den zwei Parteien kontrolliert. Also es hat eher so eine politische sozusagen Einfluss, sei es jetzt die Sozialdemokraten oder die Konservativen. Also je nachdem, wer an der Macht ist, werden dann auch die Offiziere bestimmt. Und eigentlich ist es der Polizeiapparat, der sehr viel autonomer handelt als jetzt das Militär. Και εγώ δεν δίνω ούτε 1% πιθανότητα να οι φαντάροι που είναι μέσα τώρα που κάνουν θητεία να χτυπήσουν διαδηλώσεις σε αυτή. Δηλαδή... Also es gibt auch nur 1% Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Leute, die jetzt im Militär sind, also auch die Rekruten sozusagen, also in Griechenland muss man heute noch Zwangsmilitärdienst leisten, was in Deutschland ja abgeschafft wurde, jetzt glaube ich gerade. Er kann sich nicht vorstellen, dass diese Leute je dann in den Plätzen auftauchen und auf Leute schießen. Also. Ja. Wie groß sind die Gruppen dann von Zusammenarbeit? Also diese Faschisten sind ja nicht mal bei einem Einsatz oder Bei einem Polizeieinsatz. Also. Genau. Πόσο μεγάλη είναι αυτή η παρουσία των φασιστών, ας πούμε, όταν γίνεται κάτι από την αστυνομία, ξέρεις. Πες τώρα στο Σύνταγμα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μιλάμε για δεκάδες, εκατοντάδες ή είναι μεμονωμένα κεφάλια. Πώς είναι στο Σύνταγμα? Όχι, γενικώς, όταν οι φασιστές συνεργάζονται με την αστυνομία, είναι κάτι μαζικό ή είναι μεμονωμένο? Όχι, δεν είναι μαζικό. Είναι συνήθως στην καλύτερη των περιπτώσεων 300 άτομα. Στο πογκρόμ, βέβαια, τις μέρες του Μαΐου ήταν. Η πορεία τους υπερεύαινε τους 2.000. Αλλά συνήθως είναι ομάδες κρούσης των φασιστών. Also sind meistens die Gruppierung, man nennt sie die Kommandos der Faschisten. Ναι. Die Kommandos der Faschisten, also nicht so größere Gruppen. Also es kann von Einzelpersonen sein, wie bei den Generalstreiks, die mit der Polizei zusammenarbeiten, oder bis zu 300 Leute, oder bis zu 2.000 Leute, wie während der Pogromzeit. Also. Αλλά να εξηγήσουμε ότι όταν ακόμα και 50% να είναι, όταν επιτίθεται αυτή μαζί με την αστυνομία, είναι πολύ δύσκολο να τους αντιμετωπίσει. Γιατί η αστυνομία έχει τα κρυγόνα και αυτοί έχουν μαχαίρια. Οπότε δεν μπορείς να μείνεις κοντά. Das Problem ist natürlich, wenn sie organisiert auftreten und zusammen mit der Polizei ist es sehr schwierig, gegen die zu agieren. Weil einerseits hat die Polizei das Tränengas und auf der anderen Seite die Faschisten, so erkennt man sie auch in Griechenland ganz gut, haben so kleinere Täschchen. Mit entweder Messer oder Bengalos. Ne? Also eine sehr schwierige Situation. Ja. Was wäre hier in den Medien von den Protesten gekommen? Ist das nicht irgendwie zu großartig der Inhalt oder größer, sondern hauptsächlich die Ausschreitung? Und ich würde interessieren, wie er das bewertet. Was sind denn das für Leute, die auf Militant agieren? Also, der deutschen Linken häufig so als sehr fortschrittlich oder irgendwie revolutionär. Also, man schaut da so, sehen nicht die Kinder als hauptsächlich revolutionär oder vielleicht diese Leute, die da Militant agieren oder diese Militantaktionen vielleicht als pogromartig auch betrachten. Was sind das als Anarchisten? Τώρα στα media, ξέρεις, γενικότερα φαίνεται εδώ πέρα ποιος, τι κάνει μπάχαλα στην Ελλάδα, ξέρεις, δηλαδή με τη σκεπτικό από πίσω, με τη κειμένα και ρωτάει, ας πούμε, δηλαδή αυτοί που βλέπω συνέχεια στα μπάχαλα, τι άνθρωποι είναι, ξέρω εγώ. Μπορώ να απαντήσω κι εγώ. Ναι, αυτό είναι ακριβώς. Ich antworte da, weil ich bin da ja der Spezialist ein bisschen. nee, also ich werde jetzt mal konkret ein Beispiel nehmen. 28. 29. Juni, das war der 48-stündige Generalstreik. Und da ist auch so eine Situation, wie du die beschreibst, hunderte von Menschen, die einen Riot sich liefern gegen die Staatsmacht und gegen das Parlament. Und ja, es ist, sieht so aus, dass es eine sehr inhomogene Masse ist auch. Also klar gibt es auch mehrere hundert Anarchistinnen, die da auftauchen, nur des Rights wegen. Die vertreten auch keinen Inhalt da oder so. Die sind nur wegen da, weil die Chance da ist, gut zu agieren. aber gleichzeitig gibt es auch sehr viele andere Leute. Also klar, die Situation, dass Zivis auftauchen, gibt es auch da. Ne? Aber sehr viele Hooligans, die sich daran beteiligen. Also Fußballleute. Es gibt auch... sehr viele jüngere Leute, also Leute vom Dezember 2008 Aufstand, die sich anpolitisiert haben, also Schülerinnen, Studenten, die noch nicht so politisiert worden sind oder vielleicht nur in einer sozusagen Riot-Einstellung politisiert worden sind. Dann gibt es auch, was wir nicht so wissen, aber auch befürchten, dass in unseren Reihen dann auch Leute mitmachen aus anderen Lagern, wie zum Beispiel rechten Lagern. Das kann man halt auch nicht so einschätzen immer, weil sehr viele Leute auch vermummt sind oder man sie einfach nicht erkennt. Also die, es gibt auch nicht so eine Symbolik-Sache, also dass Leute Buttons tragen. Also, deswegen ist das auch sehr unterschiedlich, je nach Situation, auch je nach Stadt. Αλλά, αλλά, και μια υποσημείωση, sorry. Το θέμα είναι και, αυτοί μπορεί να είναι καθημερινοί άνθρωποι και όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι και τι θέλουν. Δηλαδή, αν μπαίναν στη Βουλή στις 5 Μαΐου του 2010, τι θα γινόταν μετά, θα γινόταν κάτι χειρότερο ή... Es sind auch Leute so, sozusagen aus dem Alltag, ne, die da mitmachen, ne? Also einfach spontan. Und, aber die Frage, die er stellt, was passiert denn da, wenn die Leute wirklich ins Parlament reinkommen? Wird sich was ändern und wird das was Besseres, was Schlechteres? Das weiß man halt nicht. Ne? Vielleicht ganz kurz zu dem Nationalismus zurück, weil er ja auch erzählt hat, dass es so Nationalismuskritik ist, ein relativ großer Punkt in dieser Politik. Äußert sich das dann auch in Aktion oder heißt das dann nur, dass man bei bestimmten Sachen nicht Ρωτάει αν εσείς το κάνετε αντιεθνική πολιτική. Αυτό είναι μόνο έτσι σε κείμενα και ότι διαλέγετε που δεν θα πάτε απλά ή αυτό εξελίσσεται και σε μια δράση. Βασικά υπάρχει πάντα χρόνος για λίγα πράγματα. Οπότε, ας πούμε το συγκεκριμένο στις 11 Μαΐου. Also es gibt, man muss sagen, sehr wenig Zeit für alles immer, um sich alles gleichzeitig vorzunehmen. Aber jetzt nimmt das Beispiel dieses 11. Mai, also diese Pogromstimmung in Athen. Εκείνη τη μέρα είχε και μια μεγάλη με 6.000 κόσμο αντικατασταλτική πορεία. Για μια πορεία που είχε προηγηθεί πιο πριν για τα κρατήρια. Wie gesagt, eine Antirepressionsdemo an demselben Tag, wo diese Pogrome stattfand, in Bezug auf den Generalstreik, den ich vorhin erwähnt hatte, am 11. Mai, wo halt die ganzen Leute verletzt worden sind. Also, was eigentlich eine ganz gute Sache ist. Also, aber. Οπότε το θέμα είναι, και άμα αποκλείσεις κάτι, ότι πας σε κάτι άλλο. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα κάνεις τίποτα. Aber ist die Frage, wenn du eine Sache machst, dann machst du die eine Sache und dann nicht die andere Sache. Κατά τα άλλα, προσπαθούμε να οργανώσουμε την αντιεθνική τάση. Was die versuchen zu organisieren, ist sozusagen die, die antinationale Bewegung in Athen. Ist das ein Paradigma? Was? Paradigma. Das ist ja auch ein Atom. Nein, okay. Αυτός ο κόσμος έχει εκεί την επιλογή. Θα πας με τους 200 στη Βίλα Αμαλίας για να προστατεύσεις τρία τετράγωνα δρόμου ή θα πας με τους 6.000 στην αντικατασταλτική πορεία. Da hast du sozusagen, na, da musst du dich auch entscheiden, was du machst. Also bist du entweder bei der Antirepressionsdemo, 6.000 bis 7.000, die gegen den Staat, gegen die Repression demonstriert, oder bist du dann mit den nur 200 Leuten, die versuchen, gegen die Pogrome anzugehen und die besetzten Häuser, die angegriffen werden, von den Faschisten zu beschützen. Aber es gibt auch eine andere Arbeit, die gemacht wird gleichzeitig, weil die Faschisten und Nationalisten, die sich in diesen Bürgerkomitees organisieren, in auch ein bisschen amateurhaft manchmal vorgehen. Υπάρχει χώρος να κάνεις πράγματα, δηλαδή. Es gibt einen Raum, da Sachen zu machen. Ας πούμε, η Επιτροπή Κατοίκων της Βικτόρια, που προκάλεσε το πογκρόμ στη σομαλική κοινότητα. Also zum Beispiel die, das Bürgerkomitee von dem Victoria-Platz, auch die Räumung dieses somalischen sozialen Zentrums veranlasst haben. Αποτελείται από άτομα που εμφανίζονται κάθε φορά ως αυτόπτες μάρτυρες δολοφονιών Ελλήνων από μετανάστες. Είναι πάντα δύο συγκεκριμένα άτομα τα οποία πάνε κάθε χρόνο, εμφανίζονται σαν τέτοιο. Αυτό που κάναμε εμείς ήταν βγάλαμε μια αφίσα με τις φάτσες τους και την κολλήσαμε σε ένα μεγάλο δρόμο στην Αθήνα. Είναι γνωστές. Die machen den Fehler immer, dass die auftauchen in den so Fernsehnachrichten und so und berichten darüber, dass sie gerade Augenzeugen eines Mords an Griechen waren. Und die haben dann als eine Aktion zum Beispiel ein Plakat gemacht mit all diesen Gesichtern von den Nationalisten und Bürgern und das in der ganzen Innenstadt Athens plakatiert, was eine sehr gefährliche Angelegenheit ist. Also, so einfache Sachen halt. Ja. Ρώτησε βέβαια όπως σε όλους τους χώρους, εδώ στη Γερμανία, ξεσμαλώνει η ομάδα μεταξύ τους. Ρωτάει ποια είναι η θέση της ομάδας σας στον χώρο στην Ελλάδα, πώς ο κόσμος αντιδράει πάνω σε αυτά που λέτε, σε αυτό το δίσκο που προσπαθεί να περάσετε. Εντάξει, η ομάδα είναι λίγο, είναι από τις πιο μισητές ομάδες στην Ελλάδα, είναι αλήθεια. Also die Gruppe ist zwar, es ist schon eine der kritisch betrachtesten und von manchen auch gehassten Gruppen. Και ο βασικός λόγος είναι δύο πράγματα που έχουμε κάνει. Zwei Gründe dafür. Το πρώτο είναι ότι ξεκινήσαμε το θέμα του αντισημιτισμού. Dass das Thema des Antisemitismus in Griechenland importiert haben. Επειδή υπάρχει πολύ αντισημιτισμός και με τη μορφή του αντισιωνισμού αλλά και με την παραδοσιακή μορφή του αντισημιτισμού. Weil es natürlich in Griechenland ein großes Problem ist, einmal mit Antizionismus, aber auch mit der traditionellen Form des Antisemitismus. Από την πρώτη σχεδόν μέρα που βγάλαμε κείμενο, υπήρχαν post τεράστια συζητήσεις στο ελληνικό Endymedia για μας. Also als wir den ersten Text über Antisemitismus veröffentlichten haben, gab es sehr riesen Diskussionen auf Athen in die Media. Οπότε αποκτήσαμε αμέσως δημοσιότητα σαν ομάδα. Sie wurden sofort bekannt. Και συνόδευαν τα κείμενά μας πάντα με φωτογραφίες από πορείες στη Γερμανία με Ισραηλινές σημαίες. Und dann gab es natürlich auch Posts mit Bilder von Demonstrationen in Deutschland mit Israelfahnen und so. Οπότε αυτό είναι το ένα κομμάτι της δαιμονοποίησης που έπαιξε. Das ist ein Teil der Dämonisierung. Το άλλο είναι ότι κάναμε μια πορεία σε ένα χωριό στην Εύβοια. Das andere ist, dass sie eine Demonstration gemacht haben in ein Dorf in Evia, das ist eine Insel in der Nähe von Athen. Όπου είχε βιαστεί μια βουλγάρα μαθήτρια από τέσσερις Έλληνες μαθητές της. Wo eine, also eine Schülerin aus Bulgarien von vier Mitschülern vergewaltigt wurde. Εκεί κάναμε μια πορεία που είχαμε ένα πανό που έλεγε «Η μικρή σας κοινωνία βρωμάει ρατσισμό και πατριαρχία». Und dort hatten sie ein Transparent gemacht, wo gesagt wird, eure kleine Gesellschaft riecht nach Rassismus und Patriarchat. Stinkt nach. Οπότε μετά όταν γυρίσαμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί δεχτήκαμε επίθεση από τους κατοίκους του χωριού. Dort gab es einmal den Angriff von den Dorfbewohnern. Με αποτέλεσμα 10 τραυματίες. Also es gab 10 Verletzte auf den eigenen Reihen. Και όλοι από εμάς ήταν χτυπημένοι βέβαια. Αλλά το πρόβλημα του υπόλοιπου χώρου που όταν δεχτήκαμε κριτική ήταν ότι ντροπιάσαμε το χώρο. Φάγαμε ξύλο για πρώτη φορά ως αρχικοί, οι αρχικοί φάγαν ξύλο στην Ελλάδα. Und vom Kritik, dem Großteil der Szene war dann, dass sie sozusagen die Schande der Szene, also das ist, die Szene peinlich, wie sie das dargestellt haben, weil zum ersten Mal Anarchistinnen verprügelt worden sind. Οπότε ήταν ένα θέμα αρενοπότητας εκεί πέρα που ντροπιάσαμε. Αυτά τα δύο μας έχουν κάνει κακό σε επίπεδο δημοσιότητας. Natürlich haben diese zwei Sachen im Thema jetzt Öffentlichkeit ein bisschen Probleme bereitgestellt. Απ' την άλλη, επειδή υπάρχει αρκετός κόσμος στην Αθήνα που δεν συνενεί στον τρόπο που λειτουργούν οι κυρίαρχες ομάδες στην Αθήνα. Που δεν συνενεί στον τρόπο που λειτουργούν οι βασικές ομάδες στην Αθήνα. Στον τρόπο που κάνω ανάγνωση πραγματικότητας. Θέλω να πω για τις μερικότητες τώρα. Για το... Ότι ο καθένας είναι στην εικονιά του. Βασικά υπάρχουν συμμαχίες με queer ομάδες. Με ομάδες με μερικές ταυτότητες δηλαδή. Α, από την δικιά σας ομάδα. Ναι. Aber ja, deren Gruppe hat natürlich auch sehr viele Kooperationen mit verschiedenen Gruppierungen in Griechenland, wie zum Beispiel Gruppen aus dem queer-feministischen Bereich. Είναι ομάδες γενικά που έχουν δεχτεί κάθε μία από τη δικιά της πλευρά μια κριτική. Also das sind Gruppierungen, die auch von ihrer Seite aus immer auch Kritik von der Szene abbekommen haben. Γιατί τυχάνει να είναι και σεξιστές στην Ελλάδα. Weil auch der Großteil in der Szene auch zufällig auch Sexistinnen sind. Οπότε υπάρχει εκεί πέρα μια συμμαχία των μερικών, των μικρών και των λεγόμενων ασήμαντων ζητημάτων. Also es gibt sozusagen eine Art Allianz zwischen den Leuten, die sich mit den kleineren, unwichtigen Themen beschäftigen. Αυτή είναι η αλήθεια ότι δεν είναι μεγάλος ο αντίκτυπος αυτών που λέμε εκεί πέρα και άρα είναι πολύ περιορισμένο το πεδίο δράσης λόγω όλων αυτών που περιγράψα. Und deswegen ist es auch, ja, manchmal gibt es auch limitierte Zeiten, also wo die nicht so agieren können, wie sie wollen. Αλλά κάνουμε νέα projects και τα λοιπά. Aber sie machen neue Projekte. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Versammlung in Athen, die jetzt gestartet hat, eine antinationale Versammlung gegen die griechische Realität, wo halt mehrere Leute jetzt zusammenkommen, die eigentlich die Szene sind. Ich hoffe, nach einem paar Minuten kommen wir doch vorne. Ich hätte noch mal eine Frage wegen dem Nationalismus auch, weil ihr habt das ja ganz gut dargestellt, dass es quasi so einen Doppelkonflikt gibt, nur einerseits quasi Deutschland, Frankreich und vor allem die EU, die Πάει πίσω στον εθνικισμό ότι είναι, όπως είπατε, είναι κάτι δίπλευρο, ας πούμε, ξέρεις, δηλαδή όπως η Γερμανία, η Γαλλία προσπαθούν τώρα με τα δικά τους συμφέροντα να βάλουν χέρι πάνω στην Ελλάδα. Andererseits dann so ein Nationalismus in Griechenland, der gewissermaßen die nationale Einheit beschwört dann gegen die... Και συγχρόνως ένας εθνικισμός της εθνικής ενότητας, ξέρεις, όπου πρέπει να ενώσουν, που ενώνει την Ελλάδα. Die naheliegende Frage wäre jetzt aber gerade, wenn man hier über Internationalismus oder antinationalen Internationalismus spricht, was ist denn konkret eure Perspektive jetzt in nächster Zeit in diesen Krisenprotesten? Und nochmal ein bisschen zugespitzt, was würdet ihr euch denn wünschen, was zum Beispiel die Deutsche Linke jetzt machen sollte? Weil über den griechischen Nationalismus wird natürlich in Deutschland auch geredet. Ne? Und wird gesagt, die Griechen sehen das alle nicht ein, die wollen nichts abgeben, die sind gegen Deutschland und so. Και ναι, ρωτάει, ας πούμε, εσείς τώρα στην κατάσταση κρίσης, ας πούμε, πώς, τι περσπεκτίβα έχετε, ξέρεις, τι προοπτική έχετε και τι θα ελπίζατε, ας πούμε, ο χώρος της Γερμανίας πώς να ασχοληθεί με το θέμα, γιατί βέβαια και εδώ πέρα μιλάνε για τον ελληνικό εθνικισμό, αλλά και από μια άλλη μεριά, δηλαδή ότι οι Έλληνες δεν θέλουν να δώσουν τα λεφτά τους και τέτοια. Τι προοπτική έχετε, δηλαδή... Στο κίνημα κρίσης, ας πούμε, δηλαδή, τι θα ελπίζατε να γίνει, ξέρω. Κάπως αυτό που περιέγραψα στο κείμενο. Δηλαδή, αν έβλεπα ποιοτικά στοιχεία όπως αυτές οι μάζες να ενσωματώνουν ιδέες που τσαλακώνουν αυτή την τελευταία 80χρονη ιστορία, θα πίστευα ότι υπάρχει περιθώριο δράσης εκεί πέρα. Αλλά τώρα αυτό που βλέπω είναι μόνο κόσμος που στεναχωριέται που του κόβουν τα λεφτά, και το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αυτό απ' την άλλη έχει πατήσει πάνω σε άλλα πράγματα. Οπότε. Es ist eine sehr schwierige Situation, weil natürlich es gibt, in Griechenland redet man auch von einer Massenbewegung, es ist eine Massenbewegung und um dort zu intervenieren, ist es schwierig. Was er sich wünschen würde, ist halt, dass ja, da kritischere Gedanken Eingang finden, auch durch ihre Gruppe. Aber das, ja, das Problem ist halt einfach, dass diese Massenbewegung, klar, also dass die Leute für mehr Lohn kämpfen oder gegen die Maßnahmen, ist auch gut, also aus einer gewissen Sicht. Das Problem ist halt, dass diese sozusagen Forderungen eigentlich auf die nationale Einheit basieren und das sehr problematisch ist. Για το δεύτερο δεν ξέρω βασικά, γιατί αυτό που καταλάβαινα εγώ ως καλό του διεθνισμού μέχρι τώρα, μιας διεθνιστικής τάσης, είναι ο καθένας να ασχολείται με τη χώρα του, να βαθαίνει την κριτική στη χώρα του. Και αυτό που είπα και στην έμφυρα, ότι η χαρά του διεθνισμού είναι όταν μαλώνουμε για το ποια χώρα είναι χειρότερη, όταν εγώ λέω την δική μου και εσύ λες την δική σου. Αλλά αυτό είναι πραγματικά, νομίζω, ένα πιο πολύ ένα θέμα της της Γερμανίας. Αλλά υπάρχουν και... Also einmal ne, sicher okay. sich mit dem eigenen Nationalismus hier zu beschäftigen, Deutschlands vor allem und wie das, wie sie in der Welt agieren. Also für ihn ist es sehr wichtig, dass eigentlich, wie er das auch vorhin erwähnt hat, ja, der Hauptfeind steht, Karl Liebknecht, ne? Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Okay. Opposite des Volkes ist nicht der Horror. Bitte? Okay. Okay. Υπάρχουν πάντως ιδέες σε αυτό το κόνσεπτ από ό,τι κατάλαβα ήδη για τον διεθνή αντιεθνικισμό. Και λέγανε τα παιδιά στην κολονία, ας πούμε, στην εισήγησή τους, ότι δεν χρειάζεται να επισκέπτεσαι την άλλη χώρα για να δεις εγώ κτλ. Αλλά μπορείς να συνεχίσεις τον αγώνα που γίνεται εκεί πέρα και στον τόπο σου ή να... με τις ιδιαιτερότητες που έχει ο τόπος, ας πούμε. Εγώ το υποστηρίζω αυτό το σκεπτικό. Ja, und er unterstützt das Argument, was wir auch vorhin im Input gebracht haben, jetzt nicht einfach sich oberflächlich mit den Sachen zu beschäftigen in Griechenland, mit den Riots und nicht einfach immer dorthin fahren, sondern wirklich hier zu agieren und sich hier auch mit den Besonderheiten des Staates so auseinanderzusetzen. Παράπλευρη απώλεια των ταξιδιών στη Γερμανία μερικές φορές από κόσμο από τη Γερμανία είναι ότι επειδή δυσκολεύονται φυσικά ο κόσμος που έχει απ' έξω να κάνει κριτική στους Έλληνες αρχικούς επειδή είναι εθνικιστές ή σεξιστές ή αντισημίτες. Was wirklich so ein Problem ist, ist, dass sehr viele Leute, die aus Deutschland nach Griechenland reisen, es sich schwierig damit zu tun, dort die Leute in der Szene zu kritisieren wegen nationalistischen Positionen oder sexistischen Positionen. Εμείς μετά αυτό το τρώμε στη μάπα, γιατί οι Έλληνες αρχικοί νιώθουν σαν τονωμένοι και σαν αρενοπότες, αλλά και σαν εθνικά υποκείμενα, ότι έχουμε τον πιο ρυθμιστικό χώρο στην Ευρώπη. Και αυτό είναι το πρόβλημα, natürlich, auf der anderen Seite, dass die das alles abbekommen. Weil natürlich die Griechen, also ein Großteil der griechischen Anarchisten, also eher Anarchisten in diesem Fall, dann sich als die Größten sehen, als die Leute, als die radikalste, als das radikalste Milieu überhaupt in der Welt und ja, und wie sie auf ihre Erfolge erzählen können. Frage, also das wurde ja richtigerweise so gesagt, naja, es gibt so reaktionäre Teile bei diesen reformistischen Protesten, aber es gibt doch auch so, würde ich sagen, Tendenzen, so einer antinationalen Position, zum Beispiel bei Thessaloniki, diese Messe, wo Papandreou gesagt hat, ja, das sind die Ziele für das nächste Jahr, das sind die Ziele der Nation, hat versucht, alle zu einigen, für diesen Spartus und für die Nation. Und da waren jetzt extrem viele Gegendemonstranten und es war ja auch ein bisschen was los, das war auch hier in den deutschen Medien. Und das sind doch so Ansätze, dass es in der griechischen Bewegung gar nicht ausgemacht ist, in welche Sache es geht. Weil das ist ja zum Beispiel recht progressiv gewesen. Το θεωρώ και αυτό ότι ένα μεγάλο μέρος είναι έτσι αντιδραστικό, ξέρεις, στο κίνημα εναντίον στην κρίση. Αλλά αυτό που του έκανε εντύπωση ήταν εναντίον στη ΔΕΘ, όπου ο Παπανδρέου, ξέρεις, προσπαθεί να πει ότι χρειαζόμαστε εθνική ενότητα για την πατρίδα και όλα αυτά. Ότι υπήρχαν χιλιάδες κόσμους που κάναν διαδήλωση εναντίον. Και ότι εκεί πέρα ίσως υπάρχουν προοπτικές για αντιεθνική κριτική, ας πούμε. Δηλαδή, επειδή ο κόσμος είναι ανοιχτός εκεί πέρα, ξέρεις, δεν είναι κάτι όπου είναι σίγουρο ότι κάνουμε το ένα ή το άλλο, ξέρεις. Γιατί καταρχήν ήταν εναντίον στον Παπανδρέου, εναντίον σε αυτά που λέει για την εθνική οικονομία και για το καλό της πατρίδας. Είναι ένα ζήτημα αν εναντιώνονται στο εθνικό κομμάτι των λόγων του ή στα μέτρα τα ίδια. Das ist schon ein bisschen problematisch in der Diskussion, ob die jetzt gegen die Maßnahmen waren oder ob sie gegen die nationale Einheit von Papandreou sind. Γιατί, das kann man nicht so sagen. Ας πούμε, εκεί πέρα στη ΔΕΘ παίξαν μεγάλο ρόλο οι ταξιτζίδες. Zum Beispiel in diesen Messeprotesten haben die Taxifahrerinnen eine sehr große Rolle gespielt. Οι οποίοι, όπως είπαμε, ελέγχονται από τη δεξιά. Die von der rechten sozusagen Ecke kontrolliert werden. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου των Ταξιτζίδων είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος των συντηρητικών δηλαδή. Also der Chef des Syndikats ist auch bei der konservativen Partei. Και το να σκάνε αυτοί με τις ελληνικές σημαίες απ' έξω είναι και μια πίεση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Deswegen ist das auch immer so ein Oppositionskampf, ne? Also zum Beispiel die Konservativen, ne? Also damit in Griechenland fahren aufgetaucht, um halt gegen Papandreou zu demonstrieren. Also auch ja, ein politisches Problem, ne? Also Realpolitik. Μετά στην ΔΕΘ ήταν και οι οπαδοί του Ηρακλή ή του ΠΑΟΚ πριν από δύο χρόνια. Also da gab's gegen die Messe gab es ja auch die Fußballfans, ne? Von Heraklis oder von PAOK in den letzten Jahren. Οι οποίοι αντίστοιχα σε κάθε περίπτωση ζητούσαν, επειδή χρεοκόπησαν οι ΑΕ που, τους, που έχουν αυτές τις ομάδες, αυτοί ζητούσαν να μην πέσουν κατηγορία οι ομάδες. Ήταν ένα τέτοιο αίτημα. Die haben die Forderung aufgestellt, da ihre sozusagen Vereine bankrott gegangen sind und die Liga verlassen mussten, ja, dass sie dagegen protestiert haben, dass quasi ihre Mannschaft in die Liga abgestiegen ist. Insofern, ja. Er schämt sich, dass er das alles erzählt, aber es ist halt so. Φυσικά όμως. Aber natürlich, meint Λόγω της, λόγω, επειδή υπάρχει μια μηχανία στην Ελλάδα και στον χώρο που έχει να κάνει με το ότι φτάνουν κάπως οριακά τα πράγματα και σε υπαρξιακό επίπεδο, σε επίπεδο ζωής. Also man muss sagen, obwohl es so auch so ne, es gibt so eine Ohnmacht auch, ne? Also nicht nur im Kampf, sondern auch in Sache des Lebens in Griechenland. Αλλά και χρεοκοπία της παραδοσιακής πολιτικής των αριστερών κομμάτων. Aber auch der Bankrott der traditionellen Politik der linken Parteien. Αυτό π.χ. μπορεί να το μετρήσουμε με την πτώση του αντιπεριαλισμού που δεν μαζεύουν πολύ κόσμο στις πορείες τους. Wie zum Beispiel, dass der Antiperialismus gesunken ist in Griechenland. Also du hast nicht so oft mehr diese großen antiperialistischen Demonstrationen. Οπότε εντάξει, βλέπεις κόσμο που έρχεται σε, που πάει σε εκδηλώσεις καταβαίνει πολύ που έχει λίγο πιο ανοιχτά αυτιά. Αυτό το παρατηρώ σε σχέση με παλιότερα. Also, es sind durchaus Menschen, zum Beispiel da bei den Protesten, die ein offenes Ohr haben, vielleicht, für so eine Kritik. Οπότε ψάχνονται, δηλαδή. Και also, και sehr viele Freude, Leute sich fragen und Fragen stellen. Ότι έχετε εντύπωση ότι έτσι όπως παρουσιάσατε την αντιεθνική σας δράση, ότι πάντα ασχολείστε με τα πιο extreme πράγματα ξέρεις, που συμβαίνουν στην κοινωνία. Δηλαδή τώρα με τους φασίστες, με τα πογκρόμ. Και ότι τώρα που υπάρχει ας πούμε, μια μάζα η οποία δεν είναι ξέρεις, ένα μέρος της μάζας, το οποίο δεν έχει ακόμα αποφασίσει προς τα ποια μεριά είναι, αν αυτό είναι μια ευκαιρία και εκεί πέρα να όχι μόνο στον αριστερό χώρο και στον αρχικό χώρο να φέρει τα αντιεθνικά ζητήματα, αλλά και σε ένα κίνημα μάζας, ας πούμε. Και σκέφτηκα για απάντηση το παράδειγμα για την επέμβαση στο Σύνταγμα, θυμάσαι. Για μένα. Όχι μόνο και με τα εθνικά, κι αυτός. Δεν το ξέρεις εσύ. Δεν ήσουν εκεί. Ποιο? Η παρέμβαση στο Σύνταγμα, το βράδυ πριν τα πογκρόμ. Οκ. Πες το καλύτερα. Για... Αλλά θέλω να πω και εγώ κάτι, αλλά πες. Εάν φορτέτε έσμα, όταν αγκέντσεις. Πες. Έχουμε μια καχυποψία με τις μάζες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Also, die haben schon eine gewisse Angst vor den Massen, das ist wahr. Και εμπιστευόμαστε πιο πολύ τις μειοψηφίες. Und sie vertrauen eher auf die Minderheiten. Υπάρχουν όμως κάποιες ασθένειες στο... Ασθένειες, υπάρχουν κάποια προβλήματα στον ελληνικό χώρο που μας έφερναν σε αυτή την θέση. Es gibt manche Probleme natürlich in der linken Szene, die er vorhin erwähnt hat, die deswegen sie in dieser Position kommen. Κάθε φορά που κατεβαίνει ένα πλήθος στο δρόμο, πολλοί κόσμος ενθουσιάζεται με το αυθόρμητο και με τα μεγάλα νούμερα της μάζας που κατεβαίνει στο δρόμο. Jedes Mal, wenn so eine Massenbewegung entsteht, sind sehr viele Leute davon begeistert, ne, wie spontan alles ist und wie viel die Zahlen sind, ne, von den Leuten. Και κάθε φορά γράφουν στις εφημερίδες τους και δεν έχουν καμιά μνήμη για να το θυμηθούν αυτό στην επόμενη πορεία που έρχεται, που είναι πάλι κόσμος παραμένως κάτω, η μεγαλύτερη πορεία όλων των εποχών. Η καλύτερη... Schreiben jedes Mal, das war die größte Demo aller Zeiten. Also bei jeder Demo, egal. Υπάρχει ένα κυνήγι κόκκινων γραμμών, κόκκινων ζωνών, που έρχεται από το κίνημα διπακοσμιοποίησης. Natürlich gibt es so von der Deglobalisierungsbewegung so ein Ding Richtung rote Zone immer, ne? Also wie zum Beispiel Richtung Parlament. Και ένα κυνήγι μαζών, να πει σε όλο περισσότερο κόσμο να μιλήσουμε με απλή γλώσσα στον κόσμο και τέτοιες ατάκες. Und auch so eine Massenbewegung, sozusagen, wie man eine Massenbewegung erreicht, also mit einfachen Wörtern, mit einfachen Mitteln. Επειδή την έχουμε πατήσει διάφορες φορές από το πρώτο που έχουμε αρχίσει να ασχολούμαστε. Weil die auch Erfahrung mit diesen Massenbewegungen hatten, also bevor sie kritisch worden sind, haben sie auch sehr viele Niederlagen dort erlebt. In der Sonderauseinandersetzung. Το 2003. Zum Beispiel, 2003. Στις αντιπολεμικές πορείες για τον πόλεμο στο Ιράκ, στη Θεσσαλονίκη. Also in den Anti-Irak Demonstrationen. Αντιπορώ και δίρα. Nicht anti-Irak, anti-Kriegsdemonstration. Κατέβαιναν 50.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη, που ήταν ένα πρωτόγνωρο νούμερο. Es gab 50.000 Leute in den Straßen Thessaloniki, was wirklich so eine einmalige Sache war. Εμείς βλέπαμε ότι αυτό το κίνημα έχει κυρίως αντιαμερικάνικα χαρακτηριστικά. Sie sah natürlich, dass diese Bewegung anti-amerikanische Elemente hatte. Αλλά τότε πιστεύουμε ότι μπορούμε να παρέμβουμε, μοιράζοντας ένα κείμενο στο οποίο κάναμε κριτική στον αντιαμερικανισμό και στην ελληνική αριστερά, πώς πόνταρε σε αυτό το πράγμα. Aber dort haben sie sich daran beteiligt und dort interveniert auch mit Texten und Flyern darüber, wie die griechische Linke sich mit solchen Antikriegsprotesten auseinandersetzen sollte und auch wie sie mit dem Antiamerikanismus umgehen sollte. Αλλά ήταν φανερό ότι η προπαγάνδα μας απέτυχε, όπως και όλων των άλλων που ήταν κριτική στον αντιαμερικανισμό. Aber leider ist deren Propaganda da an dem Punkt gescheitert. Γιατί αυτός ο κόσμος εκεί πέρα δεν έχει κατέβει για να δηλώσει γενικά αντιπολεμικός ή για να έρθει μετά στην αριστερά ή δεν ξέρω τι. Weil die meisten Menschen dort nicht einfach, also nicht da waren wegen einer Antikriegseinstellung. Αλλά απλά ακολουθούσε ένα κλίμα το οποίο προμοταρόταν από τα μίντια, από το κράτος, από όλους εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Die meisten Menschen von diesen 50.000 haben eher so ein Klima der Medien sozusagen verfolgen. Also in Griechenland spielen die Medien eine sehr große Rolle. Anti-Bush. Anti-Bush-Klima. Αυτό, εντάξει, σε κάθε αγώνα κρίνεις πότε θα παρέμβεις ή όχι. Also natürlich bei jedem verschiedenen Kampf oder Bewegung musst du entscheiden, ob du reingehst oder nicht. Απλά εξήγησα τώρα γιατί εμείς είμαστε κάποιοι που βγαίνουμε τις μάζες σε μεγάλο βαθμό. Aber der hat nur jetzt ein bisschen erklärt, warum die ein bisschen ja, Vorsicht damit umgehen, wie sie sich daran beteiligen. Und ich würde nochmal ein anderes Beispiel nochmal nennen. Vor dem Generalstreik, in diesen 48-stündigen, also Ende Juni, war es auch so, dass, ja, so, wie viele Leute waren wir vorher, so, die da die Intervention gemacht haben? 200, 300. So 200-300 Leute haben sich entschieden, auf den Platz zu gehen, vor dem Generalstreik noch, um dort zu intervenieren gegen Nationalismus und gegen Faschismus. Und da sind die auch bis vor dem Parlament gegangen, wo halt diese Versammlung der 300 Griechen ist und halt dort interveniert sozusagen, um vor dem Generalstreik ein Klima zu schaffen, wo die Leute anfangen, Faschisten und Nationalisten rauszujagen aus den Demonstrationen, was wir eigentlich als eine ganz gute Aktion verstanden haben und auch eine ganz gute Strategie. Und das war auch mit Leuten von der Gruppe. Offensichtlich hat man ja gesehen, okay, bei rassistischen Ausschreitungen waren es vielleicht sehr wenig oder vergleichsweise wenig Leute, die sich sofort verteidigt haben und relativ viele Leute, die sich eher nicht so beteiligt haben. Aber gleichzeitig hieß schon, dass es auch sehr umstritten war, weil es wäre sozusagen schon die Überperfektion des Hauptwiderspruchs, soweit ich das Konzept verstanden habe. Also vielleicht müsste ich noch kurz erklären, was damit gemeint war. Aber ob du dazu vielleicht was sagen könntest. Ja, kurz noch dazu zur Erklärung. Das ist eine sehr wichtige Frage. Es ging auch um den Tagen des Mai, die Pogromstimmung. Das war so, dass auch bei den Leuten, diese 200 Leute, die sich damit beschäftigt haben, Diskussionen entstanden über den sozialen Kannibalismus, der auf den Straßen Athens tobt. Und da sind dann sehr viele Texte entstanden von der Szene, die sozusagen den sozialen Kannibalismus kritisieren, von welcher Hautfarbe er auch kommt. eine sehr problematische Stellung. Und ich fasse mal weiter. Sozialer Kannibalismus heißt? Dass mehrere Banden, dass also alles Verschiedenes machen, also sei es jetzt die Rechten oder sei es migrantische Banden, also dass es Plätze gibt, also in Versammlungen wurde gesagt, dass es Plätze gibt, wo noch nicht mal Frauen und Hunde durchgehen können und solche Geschichten. Das ist ein bisschen praktisch. Hast du verstanden, dass sozusagen die Migranten auch nach Griechenland kommen würden? Und als anarchistische Szene kann man sich jetzt weder auf die Seite der Pogrome stellen, noch auf die Seite der Migranten, sondern muss irgendwie die eigene Organisation herausheben, ja, komm zu uns so. Und kann sich nicht sagen, ja, wir müssen die Migranten beschützen, weil die wollen entweder auch nur Kapitalisten werden oder vergewaltigen so, die Frauen oder so. Die Szene ist eine, όταν μπήκε το θέμα οικονομικού κανιβαλισμού, πώς αυτή η ιδέα τελικά βρήκε θέση στον χώρο. Δηλαδή, υπάρχει πολλοί κόσμος που παίρνει την ιδέα και την παίρνει στο σωστή. Και πώς πάει η zweite Frage, also wie es in der Szene ankommt. Και πώς συνέχισε η συζήτηση. Ή αν υπήρχε πολλή αντίσταση απέναντι σε αυτό, στον χώρο. Δηλαδή, ο κοινωνικός κανιβαλισμός που έρχεται από ποια και αν χρώμα έρχεται, είναι. Αντίσταση δεν υπήρχε πολύ. Widerstand gab es nicht dagegen. Βγάλαμε ένα κείμενο γι' αυτό. Sie haben Text darüber veröffentlicht. Το οποίο λεγόταν «Οι σύντροφοι μας οι κανίβαλοι». Mit dem Titel «Unsere Genossinnen, die Kannibalen». Και από αυτό το κείμενο το στήριξαν αυτές οι συμμαχίες των Αλβανών με τρανστών, των φεμινιστριών, των queer κτλ. Που ανέφερα πριν. Und natürlich diesen Text haben natürlich ihre Allianz unterstützt, also sei es die Leute jetzt aus dem albanischen, also albanischen selbstorganisierten migrantischen Spektrum oder von dem queerfeministischen Spektrum, aber nicht mehr als das. Αυτό το σκεπτικό. Dieses Konzept, also des sozialen Kannibalismus. Έχει βρει ρίζες, νομίζω, εδώ και ένα χρόνο, μετά το κάψιμο στη Μαρφήν της τράπεζας. Hat seine Wurzeln auch darin, mit dieser, ja, Erstickung der drei Menschen in einer durch Molotow-Cocktails angegriffenen Bank am 5. Mai. Also da fing halt diese Stimmung an, sozusagen über den Kannibalismus zu reden. Τότε πολλοί Anarchisten, επειδή δέχτηκαν την κρατική καταστολή. Da, weil sehr viele Anarchisten so eine starke Repression auf sich gezogen haben. Και μια κοινωνική καταγραφή. Und eine soziale Repression auch gleichzeitig. Αποφάσισαν με εκατοντάδες κείμενα που βγάλανε να κάνουν μια κοινωνική στροφή, έστω και ασυνείδητα μερικοί. Und sehr viele Gruppierungen haben hunderte von Texten veröffentlicht, also es gibt darüber von 5. Mai sehr viele Texte von verschiedenen Städten und all diese haben halt einen Turn gemacht. Κοινωνική στροφή. Einen sozialen Turn sozusagen. Also. Και όταν λέμε κοινωνική, εμείς εκεί κάνουμε κριτική. Αυτοί εννοούν ελληνική, δεν κοινωνική. Und wenn die meinen einen sozialen Turn, meinen die eher einen griechischen Turn sozusagen, ne? Also volksnah und Γι' αυτό όταν έγινε το περιστατικό με το. Τα περιστατικά πριν το Pogrom, εκεί οι προκηρύξεις μετά των αρχικών που βγαίνουν από τον χώρο μιλούσαν για βία γενικά. Για βία που καταστρέφει ο ένας τον άλλον και δεν θα ήταν καθόλου το ζήτημα του ρατσισμού. Ο ρατσισμός ήταν κάτω από το χαλί. In diesem Kontext wurde natürlich immer davon geredet über die Gewalt, die alles kaputt macht, die Gewalt, gegen den anderen. Und da wurde nie Rassismus oder so thematisiert. Οπότε εφεύραν αυτό το τέτοιο του κανιβαλισμού. Deswegen haben dieses Konzept des Kannibalismus entworfen. Το οποίο όλο τυχαίω είναι και απεικιοκρατικό. Was natürlich auch so kolonialistisch geprägt ist. Και σύμφωνα με τη δικιά μας οπτική, εξέφραζε το άγχος τους να μην καταναλωθούν οι Έλληνες από τη ζωή των άλλων. Και από τον άλλον εννοώ τον Ja, wenn man es zugespitzt sieht, dass die Angst hatten, dass sie dass sozusagen ihr Leben von dem Leben der anderen vereinnahmt wird. Ich hätte noch eine Frage zu den Rechten. Ja, Rotzi hat den Elke Dexia. Weil ja am Ende des Vortrags erwähnt hat, dass die Kritik am Antisemitismus und auch am Antizionismus nicht der Rechten überlassen sollte. Ότι είπε στο τέλος ότι η κριτική στον αντισημιτισμό και στον αντισιωνισμό δεν πρέπει να ξεπέσει μόνο στα χέρια των δεξιών. Και η ερώτηση είναι: Tradition der jüdischen Rechten der kolonial ist. Also eher diese klassischen Nachkriegsfunktionen, diesen klassischen Antisemitismus, vielleicht durch diese neue rechte, rechtspopulistische Position mit israelischen Islamismus. Και ρωτάει, ας πούμε, στην ελληνική δεξιά, τώρα εννοεί όλη τη δεξιά, πρέπει να γίνει πολύ σύστηματα. Ποια position είναι, ένας κλασικός αντισημιτισμός σε στήλη εθνικού σοσιαλισμού ή υπάρχει και ιδέες της νέας δεξιάς, δηλαδή το Ισραήλ ως το προπήγιο εναντίον στον Ισλαμισμό. Ναι. Όλες αυτές οι συζητήσεις για το Ισραήλ στην Ελλάδα ξεκίνησαν με τη φλωτίλα. All diese jetzt, es gibt eine sehr aktuelle Diskussion in Griechenland, die jetzt angefangen hat mit der Gaza-Flottille. Το πρώτο καλοκαίρι, τέλος πάντων. Also im letzten Sommer. Γιατί μέχρι τότε δεν έμπαινε θέμα, ήταν όλοι εναντίον του Ισραήλ. Weil bis dahin waren alle gegen Israel. Ne? Και των Εβραίων. Und den Juden. Οπότε τότε παρουσιάστηκε ευκαιρία να τα σπάσει το Ισραήλ με την Τουρκία. Und da gab es halt sozusagen den Konflikt zwischen Türkei und Israel. Ne? Οπότε η Ελλάδα έπρεπε να βγει και να πάρει την ευκαιρία μπροστά. Und deswegen musste Griechenland sozusagen die Chance nutzen und nach vorne treten. Και αυτό που λέμε λαϊκή δεξιά, στο οποίο αναφέρθηκα, αυτοί οι τύποι κάναν τη στροφή και γίνανε ξαφνικά οι καλύτεροι φίλοι του Ισραήλ. Und es gibt einen Teil der Rechten, also sozusagen die volksnahe Rechte, die halt so einen Turn gemacht haben, die jetzt Israel sozusagen unterstützen. Κατά τα άλλα, οι κλασικοί νεοναζί διατηρούν τον παλιό κλασικό αντισημιτισμό και δεν δέχονται καμία επαφή. Να τις αρχίσεις, αλλά και οι αυτόνομοι εθνικιστές. Aber jetzt abseits von dieser Partei, dieser populistischen Partei im Parlament, die vielleicht το Λαός έκανε αυτό, gibt es die organisierten Faschisten, also in der Golden Morgen Dämmerung, das ist die faschistische Organisation in Griechenland, oder den autonomen Nationalisten, die jetzt auch langsam in Griechenland entstehen. Da gibt es auch weiterhin einen klassischen Antisemitismus, der im Vordergrund steht. Α, και για το, αυτό το είπα για το να μην τους παραχωρήσουμε το. Ναι, το είπα. Τον όρο του αντισημιτισμού. Για να πω και η συγκεκριμένη ερώτηση. Ja, ich glaube, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann würden wir. Ja, also A. Weil gerade so also tatsächlich ja vier konkrete Sachen gesagt wurden, was so internationaler Antinationalismus, internationaler Internationalismus. Ja, das kann man umdrehen, wenn man will. Was der also so können muss. Επειδή θέθηκε το θέμα, έριξε 4 points, πώς θα μπορούσε να εργαστεί ο διεθνικισμός. Ohne darauf rumreiten zu wollen, aber. Χωρίς να το κριτικάρει, αλλά. Also, gibt es einen Grund, warum der Feminismus nicht dabei steht oder Antisexismus? Ist das so selbstverständlich, dass es da quasi. Also im Antinationalismus schon drin ist? Oder. Weil, wenn wir schon konkrete Sachen aufstellen, dann würde ich vorschlagen, dass man das unter mindestens Punkt 5. Ρωτάει γιατί δεν ανέφερες αντισεξισμό ή φεμινισμό σε αυτά τα points. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα είναι, εννοείται στον αντιεθνικισμό ή όχι. Εντάξει, αυτά είναι η βάση εννοείται για οποιαδήποτε συζήτηση. Αλλά επειδή το θέμα ήταν συγκεκριμένα γι' αυτό. Ναι, er meinte natürlich hast du recht, aber weil das Thema jetzt eher so, so gemünzt war auf. Also nicht auf das Thema. Αλλά εντάξει, μπορεί να γίνει πιο εξαιρετικό. Θα το πούμε λίγο μετά. Υπάρχει κουβέντα για το φεμινισμό και για τον σεξισμό μέσα σε αυτά. Αν συζητούσαμε παραπάνω, ας πούμε στο θέμα της κριτικής που γίνεται στους μουσουλμάνους, εμείς έχουμε την άποψη ότι χρησιμοποιείται αντιδραστικά και ψεύτικα κάπως μια πολιτική ταυτότητας υποτίθεται για να κριτικάρουν την ομοφοβία και τον σεξισμό των μουσουλμάνων. Αυτό προϋποθέτει όμως μια φεμινιστική βάση για να συζητάσουμε. Zum Beispiel ein Beispiel, ein Punkt, wo über die antimuslimische Ressentiments geredet haben, dass da zum Beispiel Griechenland eine weit verbreitete Sache ist, auch in der Linken und in der Anarcho-Szene, zu sagen, ja, aber es gibt da ja die Homophobie und den Sexismus, ne, und deswegen sind wir besser. Ja, für was kann ich denn? Nein, nein. Deswegen sind wir besser. Ne, und, ja. Aber natürlich sollte sowas nicht fehlen. Αλλά αυτό προϋποθέτει να έχεις ήδη μια γνώση, να έχεις μια φεμινιστική βάση για να κάνεις αυτή τη Αλλά για αυτή τη discussion zu machen, brauchst du ja so eine Basis dafür auch, ne? Also den Feminismus. B. Bitte. Ja, auch, also, ja, ich würde sagen, dass, also, das kriegt ein anständiger Feminismus ja auch hin. Aber dann wieder zu Punkt 1, Anti-Eurozentrismus. Anti-Eurozentrismus. Das, ja, also, das Problem ist doch, also, ja, wie schlägt das nicht um in Kulturrelativismus, Multikulturalismus und so ein, naja, macht mal jeder und dann schauen wir, dass es irgendwie funktioniert und, also an was für Werten, Solidarität oder so, können wir da festhalten, wo setzen wir unseren Ausgangspunkt? Δηλαδή, αυτό που βρίσκεται αντιευρωκεντρισμό μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγει και προς ένα κουλτουραλισμό, προς ένα multicultural, το οποίο είναι πολύ diffuse, δηλαδή θολό, ας πούμε. Και πάνω σε τι αξίες θα το έχτιζες, δηλαδή, ας πούμε, αλληλεγγύη, όπως, πες μερικά πράγματα πάνω σε αυτό. Ποια εύκολη ερώτηση. Der sagt die einfachste Frage am Ende, ne? Δεν ξέρω. Όταν λέω ευρωκεντρισμό εννοώ τα δίπολα Ανατολή-Δύση, όπως είναι φυσικοποιημένα. Weil wenn mit Eurozentrismus meint so manche Standardsachen, die richtig fest sind, wie zum Beispiel dieser Westen-Osten-Konflikt. Και ενώ αυτό το πράγμα που πήγαν να χτίσουν από στην δεκαετία του 90 κυρίως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Und das, was sie in den 90er Jahren in der Europäischen Union versucht haben aufzubauen. Και λέγεται κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση. Also ein gemeinsames europäisches Bewusstsein zu haben. Και το οποίο, κατά τη γνώμη μου, την ώρα που χτιζόταν, έθαβε τα παλιά του εγκλήματα. Und parallel, nach seiner Meinung, als dieses europäische Bewusstsein aufgebaut wurde, war eines der Aufgaben, alte Verbrechen zu verdrängen. Και σαν, δεν ξέρω, δεν θα έλεγα κάτι πρωτότυπο σαν στρατηγικές για το πώς να χτιστεί αυτό. Υπήρχαν ιδέες από τους αντικούς κιόλας και από παλιούς 19ου αιώνα για το πώς θα μπορούσε να υπάρξει μια ελευθεριακή Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα χωρίς σύνορα. Also er meint, er hat jetzt nicht wirklich die Idee davon, wie man das, also wie für deine Frage nach Werten, also was man sonst machen könnte. Er meinte, es gab auch sehr viele Ideen auch von Anarchisten schon im 19. Jahrhundert einer europäischen freien Assoziation sozusagen, ohne Grenzen, ohne, ne, und so weiter. Ne, wie gesagt. Aber er weiß es noch nicht. Ja. Punkt 4, Antinationalismus. Das Antiethnikismus. Ja, es kommt nämlich noch eine schwierige Frage. Taugt der Begriff der Klasse da noch für? Hä? Taugt der Begriff der Klasse da noch für? Also, wenn die Postchorei messen, so ein Antiethnikismus, Oros, Taxis. Nein. Das ist super. Erwartet von dir, das zu sagen. Ja. Αυτός λέει ναι. Λες. Και τώρα αυτά συνδέονται στο σημερινό πλαίσιο. Είχαμε πει και στο Βερολίνο το παράδειγμα, στην Κολονία μάλλον. Also es gab das Beispiel in Berlin, also in Köln, ja. Ότι όπως τώρα δημιουργείται μια, ας πούμε, μια σχέση δούλου αφέντη μεταξύ των χωρών πρώτης ταχύτητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η Γαλλία και η Γερμανία, και δεύτερης ταχύτητας που είναι η Ελλάδα και δεν ξέρω ποια άλλη. Also, wie es zum Beispiel jetzt europaweit so ist, dass es so eine Art Sache, die Idee gibt davon, dass es jetzt die Verbindung zwischen Griechenland und Deutschland, ne, also so eine Art der Chef und der Sklave ist. Ne? Και αυτό εκφράζεται και με τους μετανάστες μέσα στη Γερμανία, π.χ. τους Τούρκους που είναι αρκετοί. Wie es aber auch mit den Migranten, wie zum Beispiel hier in Deutschland, mit den Türken ist. Και συνδέεται και με το ότι η Ελλάδα έχει από κάτω άλλη μια τρίτη ταχύτητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, που παρόλο που είναι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπηκόοι τους δουλεύουν στην Ελλάδα για 3 ευρώ την ημέρα, σαν σκλάβοι. Da geht weiter, also eigentlich gibt es nicht nur zwei Geschwindigkeiten in Europa, also die von Deutschland oder Griechenland als Beispiel, sondern es gibt auch eine dritte Geschwindigkeit, die auch als Basis für Griechenland dient, wie zum Beispiel die Länder Bulgarien oder Rumänien, die halt Leute, also wo sehr viele Leute nach Griechenland kommen und für 3 Euro die Stunde arbeiten. Άρα εκεί βλέπεις ότι η εργατική τάξη κάπως συμπίπτει μερικές φορές με την εθνικότητα. Also da siehst du, dass diese Sache der Klasse, Arbeiterklasse mit dem mit der Nation zusammenfällt ein bisschen. Αυτό είναι και ένα κλασικό που λέμε εμείς σαν κριτική στους αυτούς που κυνηγάνε την τάξη. Und deswegen als auch Kritik auch an den Leuten, die immer so nach der Klasse suchen. Γιατί γράφουν συνέχεια εργατική τάξη, εργατική τάξη, εργατική τάξη. Weil die ganze Zeit Arbeiterklasse, Arbeiterklasse schreiben. Αλλά δεν γράφουν τίποτα για τους Αλβανούς, γιατί αυτή είναι η εργατική τάξη στην Ελλάδα. Aber die schreiben nie was über die Albanerinnen in Griechenland, die wirkliche Arbeiterklasse ist. Γιατί οι Έλληνες δεν είναι πια εργατική τάξη, είναι μικροαστική τάξη. Ja, der Großteil der Griechen nicht mehr die Arbeiterklasse ist, weil sie die bürgerliche Klasse sind. Οπότε, ναι, αν θέλει η ταξική ανάλυση να είναι δίκαια και να χωράει τα πάντα. Wenn du willst, dass die Klassenanalyse gerecht ist. Είμαι και εγώ ψήλαμε να την ενσωματώσουμε. Dann wäre auch dabei, das mit aufzunehmen. Ich würde das vielleicht. Vielleicht verlegen wir das auch in einem Dialog, weil das so ein bisschen in einen Dialog geht. Und dann könnt ihr gleich die Fragen noch, also er kann auch Englisch. Und, ja. Genau, dann würde ich aufgrund der Zeit hier den Kreis abbrechen. Vielleicht noch kurz den Werbeblock. Am Wochenende finden die Einheitsfeierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Bonn statt. Wie immer gibt es natürlich auch viele Gegenaktivitäten, auch irgendwie aus unserem Kreis, irgendwie antinationale Kritik praktisch zu machen. Am Sonntagabend gibt es eine Demo um 19 Uhr in Bonn, zu dem wir auch mit dem Zug hinfahren. Der Zugtreffpunkt ist 15.30 Uhr am Frankfurter Hauptbahnhof. Kommt vorbei. Und am nächsten Tag, dem 3. Oktober selbst, gibt es dann eine bundesweite Demo gegen die Einheitsfeierlichkeiten mit verschiedenen Blöcken, in denen man sich wiederfinden kann. Und danach das Ziel, feststellen. Zweiter Block, die Solidarität. Yes. Und zwar ist am Freitag im IWI ein Post-Punk-Hardcore-Festival, wo wir auch einen Cocktailstand haben. Seid ihr auch herzlich dazu eingeladen zu kommen, wird bestimmt eine große Fete. Vielen Dank, dass ihr da wart. Gute Heimreise.